Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor, immer noch. Ich bin Johannes Hesters. Ich bin Sigurd. Ach, ich bleib bei Tim. Ja. Ich glaube, es sollte man auch, da Tim sich das erste Mal heute zu uns gesellt hat. Und wenn du gleich mit deinem Künstlernamen hier ankommst, dann weiß keiner, wer hier genau wirklich sitzt. Was und vielleicht aber auch ganz gut ist, wenn man das nicht erfährt. Achso, du meinst, wie, ja, eigentlich, wir sind ja hier wie im Bondage Club mit so Masken drüber, ne, damit man eigentlich nicht weiß, wer da einem gegenüber sitzt. Gregor, bist du's? Oh, warte, ja jetzt fühle ich's. Ja. Eyes Wide Shut, ne? genau. Ja, okay, was ist unser Thema heute? Ja, wir haben uns heute zusammengefunden und man mag es kaum glauben, der Plauschangriff ist mittlerweile 2 Jahre alt geworden. Also kackt er noch in die Hosen? Ja, okay. Noch. Und er zahnt jetzt langsam und schreit ein bisschen. Ja. Wir haben uns vor sage und schreibe 2 Jahren zum ersten Mal zusammengefunden zum Podcasten, um über damals passenderweise die E3 2009 zu reden. Was wir natürlich im letzten Jahr durch ein Experiment mit Live-Podcastern dann erweitert haben und uns gesagt haben, dieses Jahr wollen wir auch wieder mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues bieten. Im Blog findet ihr natürlich eine sehr große Berichterstattung zur E3 mit Live-Tweets und Messages und allem drum und dran. Da kann ich bloß gerade mal einhaken, weil es immer wieder Missverständnisse gibt. Also jetzt gerade, ganz aktuell, sind Etienne, Uke und Gunnar und mein brummendes Handy, was ich weglege, sind jetzt gerade auf der E3 und berichten für uns, aber natürlich können die halt nicht alles live 1:1 direkt, wie sie es gerade sehen, rüberschicken. Das heißt, ich weiß nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, direkt heute Nachmittag noch? Wahrscheinlich Gregor, heute Nachmittag wird er ausgestrahlt. Sehr wahrscheinlich heute Nachmittag noch. Und bis dahin gibt es vielleicht auch schon erste Fotos von Etienne und Uke und Gunnar, wie sie da lustigen Quatsch gemacht haben und Messelabs fotografiert haben. Aber das kommt erst noch. Also, weil sich Leute immer wieder fragen, wie genau unsere Berichterstattung aussieht. Wie gesagt, 3 Leute sind da. Chris, Nils und ich halten hier die Stellung vom DE-Team und updaten immer schön unseren Blog. Und das sieht so aus, dass wir Nachtschichten machen, uns Pizza und Bier holen und mit fortschreitender Dauer immer beklopptere Kommentare zu jedem Trailer, den man sehen kann, abgeben und dann kommen die Blogbeiträge daraus, die man jetzt bei uns lesen kann. Sehr gut, ja. Tim und ich lungern hier dann noch zusätzlich herum und nehmen einfach akustisch nochmal ein bisschen was mit, damit wir das zu eurem Blog und Bild und wahrscheinlich Etienne im Knast Hilfe-Rufe-Gewitter. Das wäre sehr lustig, wenn es dann kommt. Ja, begleitend zu eben dieser ganzen Berichterstattung, natürlich, da wir mit dem Podcast das schon in den letzten Jahren gemacht haben, haben gesagt, wir setzen uns kurz auch nochmal jeden Tag einmal hin und lassen einmal kurz Revue passieren, was bisher angekündigt wurde. Natürlich, heute ist eigentlich der erste Tag der E3, wo der Showfloor geöffnet ist für die ganzen Präsentationen und so weiter. Aber es gab ja im Vorfeld der E3 schon eine Handvoll, besser mehr als eine Handvoll Präsentationen. Fast alle großen Publisher haben ihr Feuer ja quasi schon fast schon verschossen und angekündigt und ihre ganzen Sachen vorgestellt. Ich glaube, es fehlt von den wirklich Großen, fehlt jetzt noch Nintendo gerade. Das müsste aktuell Nintendo eigentlich wir hatten, nur sein. Ja. Quasi in der vergangenen Nacht hatten wir jetzt Ubisoft, Sony davor, Microsoft und Konami, glaube ich, schon vor 2 Jahren. Ja, Electronic Arts gestern und Konami war am Anfang. Über Konami müssen wir nicht so viele Worte dann verlieren. Die haben Silent Hill Collection. Ja, Silent Hill Collection, großartig, Teil 2 und Teil 3 in HD für PS3 und Xbox. Metal Gear Solid HD Collection, Teil 2, Teil 3 und Peace Walker von der PSP. Auch alles für Xbox und PS3 und ich glaube, nur auf der PS3 gibt's. Nee, warte mal, Silent Hill gibt's nur auf der PS3, nicht auf der Xbox. Was? Was? Ja, ich glaube, also eine von den HD-Collections war PS3 exklusiv. Ich glaube, es war die Silent Hill Collection und Zone of the Enders gäbe es dann für Xbox und PS3. Na toll. Ein schwacher Trost. Also muss ich meine PS3 irgendwo finden bei mir zu Hause. Kann man das nicht tauschen? Ich hätte gerne, Ja, aber. Aber ich meine, so generell, irgendwie kann man jetzt schon sagen, so Konami, schon nett diese Collections, aber so der absolute Oberkracher war jetzt nicht dabei, ne? Also, nee, ich hatte mich ein bisschen gefreut, mal bewegtes Material von Silent Hill Downpour zu sehen. Also das neue Spiel, was entwickelt wird. Ich fand Homecoming damals ganz okay. Ich glaube, da sitzen zumindest die gleichen Produzenten wieder an die Homecoming und Shattered Memories, für die dass die verantwortlich gewesen sind. Aber der Trailer hat mich so überhaupt nicht gekickt und das Ingame. Ja, wie du schon gesagt hast, ganz okay. So, Homecoming war ganz okay und wenn Downpour jetzt auch so wird, dann ist es halt ein ganz okayes Horrorspiel. Aber also für mich fern von der Brillanz der früheren Teile. Eben. Also hoffen wir einfach mal, was sie daraus machen. Ja, also ich finde es fast ein bisschen erstaunlich, dass Konami jetzt nicht irgendwie so eine ganz große Ankündigung aus dem Sack gezaubert hat, von der man vorher noch nichts wusste. Also neues Metal Gear und das neue Silent Hill, das war alles schon bekannt ist. Sagen wir Sachen, Leute haben zwar gehofft drauf, aber gut, wem lockst du jetzt heutzutage mit einem Metal Gear HD Remake hinterm Ofen hervor? Silent Hill auch für die PS Vita oder das NGP angekündigt, aber bis auf den Titel weiß man auch nicht. Ich glaube, es ist Silent Hill Book of Memories oder irgendwas. Mhm. Man will ja nicht zu früh unken, aber ernsthaft, wer kauft sich das verdammt Ding denn? Mal sehen. Ja, aber Konami hat ihr Feuer schon 3 Tage vorab verschossen und dort eine separate Pressekonferenz gemacht. Das Große oder das Interessanteste für den Anfang kam natürlich erstmal gestern, wo dann eben mit Microsoft zuerst, dann EA, dann Ubisoft und zuletzt Sony, die ihre großen Pressekonferenzen abgehalten haben. Ich denke mal, wir alle haben uns natürlich gespannt vor den Computer gesetzt und verfolgt, was da alles passiert ist. Microsoft haben natürlich dann den Startschuss gegeben und ich glaube, von den ganzen, sagen wir mal, es ist schwierig zu sagen, wer von denen das interessanteste Angebot gehabt hat, aber da waren schon ein paar nette, interessante Geschichten mit dabei bei Microsoft. Ja, auf jeden Fall. Also fangen wir doch gleich mal mit dem richtigen Kracher an. Mit dem größten. Ich muss sagen, ich weiß, jetzt werde ich wieder geschmäht, überall ist mir aber egal. Ich freue mich extrem auf Halo 4. Ich finde das einfach geil. Noch geiler hätte ich es gefunden, wenn wir nicht 3 Stunden vorher, wenn es nicht quasi durchs Internet gegangen wäre, weil die Xbox-Seite zu früh auf der Produktbeschreibung konnte man zu früh schon Halo 4 sehen. Die hatten das komplette Schedule geleakt anscheinend. Genau, ganz, ja. Das war irgendwie, weiß ich, für vielleicht nur eine Minute war das auf der Xbox-Seite und natürlich haben Leute ganz schnell davon Screenshots gemacht und sofort ging die Meldung rum. Und auch bei uns natürlich im Blog musste es behandelt werden. Und also es deutete alles schon sehr, sehr darauf hin, dass das mit Halo weitergeht. Und natürlich wäre jetzt meine Überraschung, meine Freude noch größer gewesen, wenn ich mich nicht selbst quasi gespoilt hätte. Ich saß ja gestern neben Wolf, als wir die Pressekonferenz angeguckt haben. Und ich habe Wolf selten so erregt gesehen. Aber also gefühlt. Es war wirklich, es war so, und okay, Halo. Und dann kam dieses Halo Remake, ja, das kam und Wolf war schon so, hui, Halo Remake, da freue ich mich, wird cool. Und dann ging die Präsentation halt zu Ende. Und dann hieß es, ja, es fiel noch kein Wort von Halo 4 und wir dachten so, okay, gibt's jetzt Halo 4 doch nicht? Was soll der Scheiß? Ja, ich war schon fast erschrocken. Die hatten ja schon die andere Halo-Ankündigung gemacht mit dem auch lange angekündigten HD-Remake-Trend von Halo 1 CE mit neuen Multiplayer-Maps oder die alten Multiplayer-Maps aufgeworfen. Also die Halo-Ankündigung war schon vorher irgendwie stattgefunden eigentlich. Genau, und dann dachte halt jeder, okay, jetzt kommt auch Halo 4, ja, kam aber nicht. Und dann kam einer der Verantwortlichen, Xbox-Verantwortlichen und meinte so, ja, hier, quasi ein neues Brand, meinte er irgendwie, und die neue Trilogie. So, und dann wir so, okay, die neue Trilogie, okay, was wird das jetzt? Und dann kam diese ellenlange, sich ziehende Vorspann, wo diese, waren das Blutbahnen oder so? Ich weiß gar nicht genau. Ja, so Nervenkrankungen oder sowas. Ja, man muss ja die Spannung aufbauen, dann so, ja, der Reveal soll dann da sein. Und sie waren schon so, okay, was ist das? Das wirkt am Anfang so ein bisschen wie diese Crysis 2 Trailer damals, der erste. Ja. Und dann plötzlich kam dieses Chief. Und in dem Moment ist Wolf hochgesprungen. Und so, yes! Yes! Das ist wieder da. Yeah! Alter, das war geil. Das war sehr lustig. Ich hätte gerne gesehen, was wirklich passiert wäre, wenn wir wirklich nicht 3 Stunden vorher schon gewusst hätten, dass es wahrscheinlich kommen könnte. Ich wäre, glaube ich, völlig ausgerastet. Ja. Aber Halo 4, so, ich habe natürlich die Teile noch am Rand erlebt. Ich glaube, der dritte Teil ist ja mit einem so Halb-Cliffhanger geendet. Ein bisschen. Na, also ist, eigentlich war es sogar ein Cliffhanger. Jetzt mal ganz, jetzt kann man es auch wirklich sagen. Also, wenn es noch nicht gespielt hat, der hat echt Pech gehabt. Also, der Master Chief rettet natürlich wieder alles und zerstört die große Installation, die das Fortbestehen des Universums gefährdet. Und er springt da irgendwie durch so ein Zeitportal und das fetzt das Raumschiff, auf dem er ist, quasi in zwei. Mhm. Und auf der Erde kommt halt nur die eine verbrannte Hälfte an ohne Master Chief und deswegen denken alle, dass er tot ist und es gibt eine Beerdigung, es ist sehr traurig und mit militärischen Ehren wird er dann verabschiedet. Aber du siehst dann quasi, wie er auf der zweiten Hälfte des Raumschiffs, was dann durch die Weltall treibt, er treibt dann auf so einen anderen Planeten quasi zu. Und dann hört's auf. Also es wird angedeutet, wenn man wollte, könnte man die Geschichte so weiterspinnen, dass er da auf so einem anderen Planeten landet und da geht's dann halt irgendwie weiter. Ist ein bisschen fadenscheinig, aber so ist es halt. Aber es war auch ein belebter Planet, ne? Ich erinnere mich daran, dass er so ein bisschen aussah wie quasi, nein, nicht wie die Erde, aber dass ja, aber schon so ein bisschen, dass, ja. So dass er belebt war und dass viel er Vegetation scheinbar, auf jeden Fall, ja. Flora und Fauna wechselten sich also ab in einem Liebesspiel der Lust. Richtig, richtig geil, so, das ist, wenn, ja, ihr kennt es auch, jeder ist extrem Fan von irgendwas und wenn aus dem Nichts so eine Ankündigung kommt, dass eine Serie, von der man dachte, okay, sie ist jetzt leider wirklich vorbei, sie geht doch nochmal weiter, dann freut man sich erstmal, obwohl ich schon zugeben muss, eigentlich ist es schon frech, also mit welcher Überzeugung sie immer gesagt haben, okay, wirklich, es gibt nur diese Trilogie, ohnehin so ein bisschen erweitert um ODST und Reach, so Prequel, Spin-Off, also es sind schon mehr als 3 Spiele schon immer gewesen, aber sie meinten irgendwie, der eigentliche Storystrang irgendwie umfasst diese Trilogie und danach soll es echt gut gewesen sein mit Halo. Und dann irgendwie fast ja, aber, ein Dreivierteljahr später oder ein halbes Jahr sogar nur nach Reach so rotzfrech einfach zu sagen, okay, hier, doch eine neue Trilogie. Eben, das finde ich schon wieder fast frech eigentlich. Wenn das Einspielergebnis stimmt, dann wird Captain Spock eben wiederbelebt. Ne? Ja, und klar. Dann durch weitere 7 Filme dann geschleppt. Also, klar, marktwirtschaftlich kann ich schon völlig verstehen, aber also ich finde, da hätte sogar ich mir als großer Halo-Fan fast ein bisschen mehr Anstand gewünscht. Also da hätten sie eigentlich aus moralischen Gründen hätten sie wenigstens wirklich mal ein ganzes Jahr Pause machen sollen. Das ist so wie so eine Witwe, die nach 2 Wochen schon direkt mit dem nächsten griechischen Cola-Verkäufer am Pool liegt. So. Es gibt so eine gewisse... Leid. Es gibt so... Ja, genau, Gregor. Nee, es gibt so eine gewisse Frist, die sollte man irgendwie einhalten, sonst wirkt es echt ein bisschen fadenscheinig. Und das muss ich Ihnen schon vorwerfen. Also, das ist schon ein bisschen Irreführung hier. Sag mal, Gregor, was piept hier eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß nicht, also es hört sich an wie ein Handy von irgendjemandem. Also meins ist es nicht, meins ist es auch nicht. Aber irgendwas piept. Ich hoffe, dass wir hören es nicht. Oder die Pizza ist fertig, oder ich weiß es nicht. Für wann würde Halo 4 jetzt angekündigt? Gab es schon das oder gab es einfach nur Halo 4 und freut euch? 2012. Ja, ist es 2012 genau. Schon? Und das Remake vom Holidays. Ersten kommt am 15. Januar. Ne? 15. November. November, genau, das meine ich ja nicht Januar. Ja, am 11.11. Skyrim, am 15.11. Halo 1 Alter. Remake. Und noch irgendwas Dickes war. Ja, es kommt auf jeden Fall noch. Battlefield auch noch im November oder sowas? Battlefield kommt im November, 27. Ja. August, oder? Dachte ich. Nein, nee, November. November, genau. Also auf jeden Fall. Modern Warfare ist 8. November. 8. November, 27. November. 27. November ist Battlefield 3. 2 Tage später als weltweit Launch kommt es in Deutschland, glaube ich. Also auf jeden Fall ein wie in jedem Jahr der November vollgestopft. Natürlich, so wie du es gesagt hast, Wolf, ich hätte auch gedacht, dass sie wenigstens noch ein bisschen Zeit lassen. Wir hatten quasi bei jeder E3 ist eigentlich, dass die Halo-Ankündigung des jeweiligen Jahres ist dann die Wiedergutmachung gegenüber dem Core-Gamer gewesen. Dieses Jahr war es auch nicht viel anders. Also Microsoft hat, wo ich dann mittendrin eingeschaltet habe in der Konferenz, habe ich kleine Kinder gesehen, die sich bei Sesamstraße mit Tim Schäfer dort herum. Und ich weiß. Für Kinder toll und Tim Schäfer hat auch bestimmt Bock drauf und so weiter, aber wenn ich das Ding einschalte und dort sehe, wie ein kleines Kind herumhampelt und dort das Krümelmonster da herumspringt, dann weiß ich auch nicht, ob das mich als normalen Standard-Gamer hier dann wirklich reinzieht. Darf ich kurz noch was sagen zu Battlefield, weil es jetzt gerade kam? Es kommt im Oktober. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich hatte recht. 27. Oktober. Nee, du hast August. Und am 8. Aber er hatte noch falscher gesagt. Und aber das heißt nicht, dass du recht hattest, du kleine Kröte. Aber ich hatte recht, dass er falsch liegt. Und ja, stimmt. Eine kluge Entscheidung aber, das dann vorzuziehen, also vor Modern Warfare. Vor Modern Warfare, ja. Ja gut, was heißt klug, das ist wahrscheinlich nicht die gleiche Zielgruppe komplett. Aber egal, ich wollte es nur angemerkt haben, 27. Oktober kommt es in Deutschland. Also 25. Oktober gibt es das nochmal 2 Wochen, bevor man dann mit Skyrim für 4 Monate verschwindet, wenn es dann da ist. Oh Gott, ey. Skyrim. Nee. Also auf jeden Fall, man hat bei der Microsoft... Entschuldigung, kaum noch so ein bisschen. Man hat bei der Microsoft-Pressekonferenz echt gesehen, dass sie so Kinect-mäßig, ich habe so das Gefühl, die wollen echt aufholen, was sie so seit einem Jahr nicht hinkriegen. Nämlich so einen stetigen Support von guten Kinect-Spielen, die auch Leute interessieren. Also es gibt bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Kinect-Spiele gibt es gerade? 20 oder so? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, kommt also eigentlich alles, was... Okay, wie viel davon kennt man? Also ja, du hast Kinect... Adventures, Kinectimals, Dance... Central. Joyride, so. Und jetzt wird es nämlich auch mehr, schon schwierig. Mehr hier dieses Fighters Uncaged oder irgendwie dieses Dumme, wo man sich auf die Fresse haut. Also, dieses Dumme. Dafür gibt es aber auch UFC-Streams dann bald. Das wurde ja, die haben ja auch nochmal Dana White, den Chef der UFC, dann rausgekarrt bei der Pressekonferenz. Der Glatzenkopf. Also es gibt ja auch den UFC-Trainer demnächst. Ich finde es prinzipiell... Als Kinect. Ja. Ja, super. Dann sehen wir. Ich sehe uns schon. Nee, also ich finde es prinzipiell gar nicht mal so dumm. Und es wird auch höchste Zeit, dass sie so Kinect-mäßig da ein bisschen Vollgas geben. Aber ich muss echt sagen, also die Spiele, die sie da präsentiert haben, schon diese Sportsammlung. Also auch hier wieder natürlich, ey, es ist ein Business und die wollen Kohle machen. Die haben gesehen, bei Nintendo läuft das absurd gut. Ist diese komische hier Wii Sports oder was? Mhm, hieß auch das Bundle. Ist absolut fantastisch gelaufen, hat sich, glaube ich, öfter verkauft als die Bibel, keine Ahnung. Ja gut, das war aber auch überall mit dabei, oder meinst du, also... Nee, ja klar, ich meine, die haben schon richtig gemacht, irgendwie direkt den Leuten was geben, was jeder sofort rafft, jeder kennt es, man bewegt sich ein bisschen und irgendwas passiert da schon und die Familie hat Spaß. Aber also, was ich nicht verstehen kann, irgendwie, ey, warum, wenn du schon so eine Sportsammlung machst, was wirklich im Originalitätswettbewerb so ganz, ganz hinten ist, warum dann immer dieselben Scheißsportarten? Immer Football, immer Golf, ey, ich meine, gibt's nichts, warum nicht Zwerge werfen? Oder weißt du irgendwie mal was? Ja, oder Nuttenprellen. Nuttenprellen? Nuttenprellen, genau. Ja, Maddens Nuttenprellen. Nee, aber ich meine, das kann man doch irgendwie noch so ein bisschen pfiffiger designen. Ja, es ist natürlich schwierig, die Leute wollen, wenn sie, ob es jetzt eine Sportsammlung oder ein richtiges großes Sportspiel ist, aber da haben sie ja auch, wenn du jetzt hier die Football und solche Sachen ansprichst, auch diese, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr sehen kann, diese einstudierten, hey, jetzt haben wir Spaß beim Football hier und so ja. weiter. Das, ja, stimmt. Die Madden-Ankündigungen und alle, die dann gekommen sind. Diese ganze Kinect-Chose hat für mich das Gefühl, ich bin deshalb sehr gespannt, was Nintendo jetzt direkt dann zeigen wird, ob die wirklich mit ihrer neuen Konsole, wovon wir jetzt ja nur ein paar kleine Details erstmal durchscheinen lassen, wieder wirklich eher in Richtung Core-Gamer dann hingehen. Microsoft und Sony haben vor 2 Jahren sich dann komplett dem alten Nintendo-Zug mit Bewegungssteuerung und Kinect und Move dann verschrieben und die müssen konsequent auf dieser Schiene jetzt weiterfahren. Das heißt, Microsoft holt Bewegungssoftware, holt Abnahmeprogramme, also siehst du sportliche, junge, knackige Frauen, die dort irgendwelchen Kinect-Trainern sich dann da überall bewegen oder hast dann wieder die Sachen, wo ich dran denke, wenn ich da was in der Hand hätte an Peripherie, würde es dann mehr Spaß machen. So ein Golfspiel, wo ich einfach die Arme schwinge, bringt für mich nicht auf Kinect. Ja, das ist genau das Ding, was ich meinte mit Rise. Sie haben ja auch Rise gezeigt, das neue Ding von Crytek. Ja. Und also grafisch sah es schon geil aus, muss richtig man sagen. Geil, ja. Aber gut, ist Crytek, was will man erwarten? die Deutschen können es halt. Und was hast du gesagt? Ja, du Sauhund, du Furz. Und da glaube ich, wenn es dann auch noch geile Peripherie gibt, also entweder dieses Schild, ja, das ist wieder im alten Rom wohl, dass es ein Schild gibt und dazu noch ein Schwert und sowas und dann kannst du Headbutts verteilen und dann gibt es vielleicht noch einen geilen Tritt ins Gesicht und sowas. Das ist geil. Ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Ich hätte schon ein bisschen Angst davor, dann nimmt Kinective auch und dann lädst du automatisch dann solche Star Wars Kid Videos von dir bei YouTube hoch, während du da mit deinem Plastikschild und deinem Schwert herumfuchtelst. Aber wo Star Wars, bei dem Star Wars Kinect haben sie ja vorher gesagt, dass man da nicht wirken soll wie der Star Wars Kid. Also man soll sich schon cool dabei vorkommen. Aber, natürlich cool. Aber ja, ey, das fand ich auch eine sehr, sehr schlappe Performance von diesem Spiel. Also das sah nicht toll aus. Das Delay war wirklich kaum zu beschreiben. Das Delay vor allem. Wenn ich mich wie ein Jedi fühlen will und nicht erstmal schaue und dann erstmal 3 Sekunden später. Also hast du diese Sprungbewegung gesehen? Ja, der Typ ist kurz peinlich. Hochgehüpft und als seine Füße die Erde berührt haben, da ist die Figur auf dem Bildschirm, hat erst so eine Luftrolle gemacht. Also direkt mal eine Sekunde zu spät. Ja. Das fand ich. Und dann, also diese ganze Kinect-Sache, genau, darauf wollte ich hinaus. Also das ist so casual-mäßiges so Sportsammlung gibt und dieses Sesamstraßenspiel, auch das Disney-Spiel, das kann ich alles verstehen. Die wollen ja auch einen neuen Markt erschließen, die wollen Kohle machen, die wollen ja die Familie damit bedienen, das ist alles in Ordnung. Aber warum haben die nicht parallel direkt 10 richtig geile Hardcore-Games, die Kinect unterstützen? Richtig, so wie Child of Eden, weißt du, was ich bestimmt jetzt nicht irgendwie... Meiner Mutter könnte ich es nicht vorsetzen, die wird nicht raffen, was es ist. Nein, aber es funktioniert mal richtig, das ist der Punkt. Und es funktioniert mal richtig, genau. Das ist, also ich frage mich, warum die das Potenzial, was Kinect ja eindeutig hat... Ja, das war ja mit Abstand der beliebteste Beitrag in der Geschichte von Game MC peinlich, yeah. Ja. So. Der kam ja wirklich sehr, sehr gut an. Nee, aber wisst ihr, was ich meine so? Also Sega kündigt ja so ein Kinect-Horrorspiel an, Rise of Nightmare oder ich was? Weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall, was sich interessanter anhört, hat alles zusammengenommen. Genau, allein, also auch wenn es nicht so toll wird, aber allein, dass das jemand versucht, finde ich schon mal sympathisch und cool und ich gucke mir das gerne an. Aber jetzt die 31. Minispielsammlung von Microsoft, also ich bin echt überrascht, dass sie selbst da nicht die großen Innovatoren sind und coole Ideen raushauen. Von Microsoft selbst kam jetzt nicht so krasses Zeug. Genau, das war und das hätte man halt auch so sagen können, vielleicht ein Halo-Kinect. Weißt so ja, also jetzt einfach nur aber sonst gibt es schon ein zwei gute Titel, glaube ich. Also das Fable sah jetzt gar nicht mal so scheiße aus. Kann man sich drüber streiten halt. Ja. Aber Rise zum Beispiel, also ich freue mich echt auf Rise jetzt gerade, weil ich glaube, das kann ganz geil sein, wenn es halt kein Delay gibt wie bei dem komischen Star Wars. Aber ich meine, also eigentlich sollte es ja nicht so sein, dass wir so 2 Titel nennen, auf die wir uns freuen, sondern dass wir eine große Auswahl haben. Absolut, eigentlich müsstest du noch ein Gears of War Kinect haben. Punkt. Ja, genau. Und vielleicht noch ein... Wir sind ja damals, als es angekündigt wurde, quasi schon in Vorfreude-Ekstase verfallen, auf was für coole Sachen kommen könnten. Und jetzt fährt Microsoft immer noch fast schon konsequent diese dran. Es gab natürlich neben die Ankündigung, dass ein paar Titel dann auch Kinect-Features unterstützen werden, zum Beispiel Mass Effect 3 mit dem, dass du da deine Sachen einsprechen kannst, die Sachen wählen mit dem Mikrofon von Kinect und solche Geschichten, oder bei Ubisoft, dass du mit Handbewegungen irgendwie Waffen zusammenbauen kannst als das fand ich so schlimm. Elemente. Boah, das war bei Ghost Recon. Bei Ghost Recon ist das Spiel. War das da ätzend. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, aber Microsoft hat echt konsequent getrennt. Die haben ja um ihren Quotient an, was die eigene Hardcore-Gamer-Spiele nicht mit dabei gehabt haben, außer Halo 4, dann eben noch von anderen Publishern Sachen mit reingeholt. Ich habe das erste Mal dann mir das Tomb Raider mal ein bisschen länger angucken können, das neue. Geiler Trailer. Geiles Ding. Der Trailer war sehr gut. Vor allem auch endlich mal ein bisschen dieses schmutzige, dreckige, wenn Lara da runterfällt und sich dieses Ich weiß nicht, hier was hier gerade passiert. Hier, Mann. Ey, wir hören die wirklich. Das sind die Kinder von drüben mit ihren Fahrradhupen, 100%. Es ist vorbei, schade. Ich hoffe, ihr habt es so gehört. Vielleicht ist es The Return of the Iceman oder sowas, der sich rar gemacht hat bisher. Ich wollte nur noch einmal kurz einhaken bei der Kinect-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das da jetzt auch gezeigt wurde, aber Forza 4 habe ich mal einen Trailer gesehen mit Kinect-Unterstützung, wo man dann durch Kinect das Verdeck des Cabrios öffnen konnte. Echt? Ja, du kannst auch deinen Kopf drehen und sowas. Das ist geil. Die wichtige Frage ist, kann man mit Kinect auch den Swag aufdrehen? Ja. Das ist das Wichtige. Da müssen wir Money Boy wohl, glaube ich, direkt selber fragen. Also, das ist bestimmt Testimonial. Gerade Forza sei ja, oder Forza ist sowieso das bessere Gran Turismo mittlerweile. Debattierbar, aber. Ja, aber ich habe recht. Und ich schneide es raus. Sag das dran nicht. Mit Kinect, ich glaube, es kann schon ganz lustig werden, aber es ist jetzt auch so eine Sache, die ich dann vielleicht mal 2 Stunden mit Kinect zock, dann zeige ich es mal meiner Mutter, dann einem Verwandten, der kommt, und danach spiele ich wieder mit dem Controller. Ja, die sinnvolle Einbindung von Kinect, wenn du dann Headtracking oder sowas hättest und dann dich mit Kinect umschauen kannst, während du aber immer noch mit dem Lenkrad oder mit dem Gamepad. Aber das hast du erst. Du kannst dich ja umschauen. Genau. Ja. Diese sinnvolle Einbindung, da stehe ich dann mehr drauf aus, als du hast einen nicht vorhandenen Golfschläger in der Hand oder ein nicht vorhandenes Lenkrad in der Hand und tust so, als ob du gerade das Star Wars Kid bist. Aber lass uns das nicht zum Kinect-Podcast vorkommen. Nee. Weil wir haben ja noch eine Sache sagen, Zeug. Weil wir es gerade auch kurz angesprochen haben, dieses Voice-Control-Ding bei Mass Effect. Mhm. Finde ich eine spitzen Idee, eigentlich sehr cool, und auch da frage ich mich, warum das noch keiner gewinnbringender nutzt. Also jetzt mit dem Voice-Control durch die Menü zu schalten. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich das damals auch für eine sehr coole Idee fand und mich auch, wie du es gesagt hast, mich sehr darauf gefreut habe, aber jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert, weil ich sehe, dass die Technologie da ist und das Potenzial damit, aber kein Mensch macht was draus. Also jetzt ganz im Ernst, bin ich ernsthaft zu faul, auf dem Pad einfach mal zweimal nach rechts zu drücken? Also möchte ich schon nicht mehr das Pad in die Hand nehmen, sondern muss alles über die Stimme machen. Was ist denn genau jetzt mein Vorteil davon, dass ich da sitze und einfach sage, Xbox Porno. Ja. Xbox ausschalten. Ja, du hast beide Hände frei, um dein Bier und was zu essen zu halten, um dann. Ja, die Sache ist natürlich klar, es ist Hauptsache, neue Technologie ist da. Ich fand es auch ein bisschen befremdlich durch diese Kinect durch Menü schalten, dass du dann ruhig vor dem Fernseher sitzen musst, damit du dann die Menüs nicht weg und so schiebst, wenn du dann da nicht aufhörst. Und das gleiche, du musst dann auch gucken, was du redest, sonst startest du auf einmal irgendwelche Programme, die du gar nicht starten willst, wenn du dich mit anderen Leuten dann unterhältst. Also es wird schwierig zu sehen, was da wirklich gemacht wird. Wo es interessant sein wird, ich glaube, diese ganzen Let's Play-Leute, die Videos bei YouTube aufnehmen, von den ganzen Spielen, die reden ja auch die kompletten Texte mit, wer sich das mal angeguckt hat. Also, hallo, ich bin Mario, ich werde dich umbringen. Die lesen das immer in verschiedenen Stimmlagen. Genau, in verschiedenen Stimmlagen. Vor. Und wenn das über Kinect sogar weitergeschaltet wird, das ist ja perfekt für die Let's Play-Leute. Also das wird da, glaube ich, ganz gut passen. Weil so hat mich die Mass Effect-Preso ein bisschen gewirkt, wo sie gesagt hat, jetzt kannst du auch deine Entscheidungen selber einsprechen. Ne? Und bei Mass Effect sind die Sätze ja immer nicht das, was die konkret sagen, sondern so ein Gefühl des, halt, stopp! Oh, und dann emotional damit sprechen, das war schon sehr, sehr cheesy. Also bin gespannt, was draus wird. Bisher noch nicht so viel wirklich Ansprechendes. Genau, ich kann den Titel gerade nicht nennen, aber Gregor, du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Es gab dieses eine Stealth-Survival-Horror-Spiel in 2 Teilen. Mhm. Und selbst da, das konnte man mit Headset spielen. Und als ich immer wieder gern, das große Feature war halt, dass du, wenn du zu laut was gerufen hast oder auch nur geatmet hast, dass die Gegner dann drauf reagiert haben. Wenn du es mit Headset gespielt hast, natürlich nur. Genau, das ist weißt super du, zum Beispiel von der Idee. Das war, und ich meine, das ist jetzt, weiß ich, 7, 8 Jahre her oder so. Und das hat mich damals völlig gekickt. Ich fand es richtig geil. Und ich verstehe nicht, warum bis heute niemand drauf gekommen ist, das einfach mal in die neue Konsolengeneration zu portieren. Ey, ihr habt Bewegung. Meine verdammte Stimme kann erkannt werden. Und ihr nutzt es dafür, dass ich da durch Menüs schalten kann? Ernsthaft? Das ist eure Idee? Ja, ist nett, aber dazu hätte ich gerne noch 5 Spiele, die das als großes Feature hervorheben. Weißt du, dann wäre ich jetzt zufrieden, aber ey, so eine Bing-Suchmaschine und Menüschalterei. Ey, das fand ich richtig schlimm, die Bing-Suchmaschine als geiles Feature. So, ja, okay, eigentlich ist es eure verdammte Pflicht, die Sachen vernünftig zu sortieren. Ja, das eigentlich ist sowas ein Update, was irgendwann mal rauskommt und dann freut man sich und fragt sich, warum das nicht vorgekommen ist. Und YouTube, das präsentieren sie jetzt 10 Minuten lang als geiles Feature. Ja, also. YouTube hingegen fand ich ganz, ganz nett. Also ja, das ist ganz cool, dann braucht man nicht zwingend immer den Laptop anhaben, wenn man irgendwie mal was gucken will. Was also ich hingegen ganz cool fand, war das Fun Labs, das ist jetzt auch schon online. Ja, das Kinect Fun Labs ist halt nett, ist eine nette Idee, ist kostenlos, macht Spaß, glaube ich. Und ansonsten haben sie jetzt nicht. Was haben sie noch gezeigt? Sie haben einen dritten Teil von einem Franchise gezeigt. Achso, Oh ja. Sehr cool. Also Teil 3 eines großen Franchises, auf das wir uns auch schon im Detail drüber ausgelassen haben, dass wir uns in Zukunft drauf freuen werden. Klar. Und war zwischen, ja, das war die eine neben Halo 4 natürlich Microsoft intern oder was gesagt durch mit Epic Games zusammen, wo die auch nochmal Ice-T ausgekarrt haben, der jetzt spielbarer Charakter im Spiel sein wird. Ja, oder wie Wolf gesagt hat, der alte Mann mit der Brille. so ein berufsjugendlicher und alter Mann mit Sonnenbrille. Er ist ein berufsjugendlicher natürlich. Also direkt aus dem Altenheim. Die haben sie nochmal rausgekarrt mit seinen bionischen Implantaten, damit er dann Aliens mit Kettensägen dann durchhacken kann. Ich fand es übrigens erschreckend, wie lustlos alle immer gespielt haben. Ja, das aber, war, aber am schlimmsten fand ich es beim Bowling, also von Modern Warfare 3. Ja. Wie lustlos er einfach sein scheiß Spiel präsentiert. Ja. Ich dachte mir so, Alter, da geht gerade die Mega-Action ab. Ich würde so geil abgehen und du stehst einfach da. Okay, du hast es schon 10.000 Mal gespielt, aber freu dich wenigstens ein bisschen für die Kamera. Das hatte ich leider auch, also erinnert mich an, als ich Mitsugushi gesehen habe wegen Child of Eden. Der hat natürlich die Präsentation, die er dort gemacht hat, mit Child of Eden schon 1.000 Mal gemacht. Ich dachte, oh, jetzt geht er mal ein bisschen ab. Der stand so wie ein stoisches kleines Männchen und hat die Finger nach links und rechts bewegt und das Spiel dann so gespielt. Das bringt den Enthusiasmus nicht natürlich rüber, speziell bei den Präsentationen, wo vorher diese groß einstudierten, wirklich ganz, ganz schlimm einstudierten Sätze mit der Emotion, haha, und jetzt kommt der Witz und jetzt, we're gonna show you this, the innovation of gaming. It's gonna be massive. Massive Multiplayer Entertainment. Immer in diesem Duktus und dann kommt lustlos am Pad sitzen und kurz, oh, die Action ist toll. Also es kommt leider nicht gut rüber, was die Spiele vermitteln, sondern speziell wie so ein Spiel wie Wars 3, wo dann der, was sie dort gezeigt haben, eigentlich wieder echt geil und echt appetitanregend war. Das auf jeden Fall. Ein Großstadtfrühling der PR-Wichserei. Ja, also neben Halo und Teil 3 ihres Franchises natürlich Microsoft, wie schon gesagt haben, ein bisschen ihre Präsentation aufgefüllt durch große Third-Party-Titel. Mass Effect 3 kurz angesprochen, werden wir bei EA nochmal ein bisschen drüber quatschen. Tomb Raider hatten wir ja vorhin schon mal ein bisschen kurz geredet. Reboot der Serie, die natürlich schon rebootet war vor einiger Zeit, aber es wird mal wieder nötig, ähnlich wie beim Hulk, der mit jedem Film rebootet wird anscheinend. Es ist jetzt bei Tomb Raider soweit. Ich war ganz angetan. Ja, aber der Hulk, absolut. Der Hulk wird aber nie cool. Ja, aber Lara sah richtig, richtig toll aus. Also Lara sah gleichzeitig extrem stark, aber auch sehr verletzlich aus. So wie ich sie am liebsten habe. Ja. Dann Chris sah man auch schon. Ja, und da sieht man auch, was Square wahrscheinlich einfach auch an Input gegeben hat für CGI-Zeug. Mhm. Da sind so viele Emotionen abgelaufen und auch, also die Soundeffekte waren jetzt auch viel, viel geiler als in allen Teilen zuvor. So, wie sie schreit, wie sie fällt, wie sie sich diesen Dolch, was ist ein Dolch? Es ist ein Knochen, der ihr, sie fällt von einer großen Höhe auf einen Haufen von Skeletten und da zieht sich, glaube ich, ein Knochen. Okay. Das war eine Szene, wo ich selbst als abgestumpfter Gamer ein bisschen zusammengezuckt habe. Ja. Wo sie sich das Ding dann da aus den Rippen Aber es sah auch extrem hart aus. Also ich glaube nicht, dass es, wenn es wirklich so geht, die meisten waren jetzt 16er und ein 12er war, glaube ich, noch dabei. Das ist eindeutig ein 18er. Also das sah schon nach einem 18er aus, auch als sie verfolgt wurde und der Stein auf den Typen fiel. Mhm. War ein Stein, oder? Rollte. Also die werden das nächste Tomb Raider nicht auf 18 machen. Da fließt ja direkt die Hälfte der Käuferschaft. Die kaufen sie trotzdem, das ist doch vollkommen Wayne. Ja, aber es brechen hier trotzdem Leute weg. Ja, nicht jeder ist so ein krasser Super-Lead-Hacker wie wir. Auf jeden Fall haben sie die Grenze nach oben gepackt. Das auf jeden Fall. Oder dass sie dann das kurz war. Mich hat es sehr, wie du gesagt hast, Chris, Square Enix hat da wahrscheinlich einen großen Input gehabt, was die Emotionalität und den Look und sowas da dargestellt hat. Also über Final Fantasy 13 kann man denken, was man will, aber Mimik, Emotion war auf jeden Fall da ganz weit vorne. Hat natürlich auch einen sehr, sehr starken Uncharted-Vibe oder sowas dann dort gehabt, was Uncharted ist ja effektiv dann Tomb Raider in HD mit anderen Sachen gewesen, dass sich das da annähert. Natürlich spielerisch kann man noch nicht so viel dazu sagen. Quicktime-Gefurze und so weiter. Quicktime-geskriptetes, es sieht aus wie so ein Call of Duty in Adventure-Look. Ja. Also einfach Quicktime-Events und Skripts. Aber außerdem haben wir bisher in der Presse noch nichts gesehen, also können wir über das eigentliche Gameplay noch nicht viel sagen. Und Quicktime-Events hast du ja leider immer wie beim Need for Speed auch. Das war super lustig. Das sprechen wir gleich. Unfassbar. Das war so schlimm. Aber Tomb Raider fand ich sehr interessant, wie gesagt, außer der großen Halo 4-Ankündigung am Ende, was wirklich dann nochmal der Hammer gewesen ist für den Gamer an sich, da war Microsoft ein bisschen zurückgehalten mit neuen Sachen. Viele haben spekuliert, dass sie ihre neue Konsole ankündigen, weil die angeblich ja schon bei EA da ist und die schon dafür entwickeln. Hat das denn ernsthaft geglaubt? Das ist außerdem, das ist doch kurz danach schon wieder alles dementiert worden. Natürlich, aber sobald es dementiert wird, heißt es, dann wird es stimmen, auf jeden Fall. Kompletter Bullshit. Also nie im Leben hätte Microsoft dieses Jahr schon eine neue Konsole aus dem Hut gezogen. Kinect läuft an sich gut. Mal sehen, ob es weiter noch so gut läuft mit den Ankündigungen, die sie jetzt gerade momentan gemacht haben. Also ich habe immer noch keinen Grund, mir eins zu kaufen, mir privat. Naja, also Sesame Street sah doch ganz geil aus. Achso, Sesame Street. Assassin's Creed. Sesame Street, das sah ja ganz lustig aus eigentlich. Es ist wirklich ein guter, man macht sich erstmal so ein bisschen über lustig, ja, Sesamstraßenspiel, aber ich meine, warum nicht? Sesamstraße ist jetzt auch nicht viel uncooler als ein Klempner, der immer wieder eine Comic-Prinzessin rettet oder Pokémon. Also von daher, und wirklich, Tim Schäfer eben. Seine letzten 5 Spiele fand ich alle super. Ja, Brutal Legend, was war noch? Dann Stacked? Stacking, glaube ich. Stacking, ja, dann Costume Quest. Costume Quest habe ich durchgespielt, ne? Ja. Fand ich gut. Und also das, ich glaube, da kommt schon was. Und, ja, in Tim Schäfer We Trust oder sowas kann man schon sagen. Also selbst wenn es jemand anders gewesen ist, der das hier ein Straßenspiel vorgestellt hätte, dann wäre ich Cliffy noch das wäre wieder cool gewesen. Obwohl seine Spiele sind ja eh schon Sesamstraße, nur mit Kettensägen. Quasi, ja. Ja, genau, ungefähr so erwachsen. Er bezeichnet sich ja selbst als Tony Stark der Spielindustrie. Echt? Ja. Hat er sich so selbst bezeichnet? Ja, hat er sich selbst bezeichnet. Unter anderem bei Twitter. Dann verdient er einen. Da hat er aber sehr viel Selbstvertrauen. Aber er ist nicht der Descartes, der spielt. Nee, er ist nicht der Descartes, der spielt. Das ist jemand anderes. Ja. Gut. Lass uns zu Microsoft. Ja, ey, das war Microsoft. Also generell, abschließend kann ich sagen, für mich ein paar Spiele, auf die ich mich auf jeden Fall freue, aber so generell als große E3-Präsentation, als Duftmarke für das ganze Jahr fand ich's irgendwie enttäuschend. Was auch vielleicht, hast du auch schon angesprochen, Gregor, an der Art der Präsentation lag. Also einer nach dem anderen ging auf die Bühne, hat erst 5,5 auswendig gelernte PR-Phrasen gedroschen. Dann hat er 5 Minuten eine Demo gespielt, wortlos, und ist dann von der Bühne gegangen. Und man sollte es cool finden. Also das fand ich schon ziemlich schlapp. Vor allem wurde für mich speziell für mich Wert auf die falschen Titel für viel zu lange Zeit gelegt. Ey, wie lange diese Kinder scheiß die Peter Pan-Ding gespielt haben. Ich bin sehr gespannt, die GIFs, die dann alle im Web auftauchen werden von einem kleinen Kind, was so gehopst hat, wie blöde. Ja. Also ohne Schwede, alter Schwede, ohne Scheiß, wollte ich sagen. Ohne Schwede, alter Scheiß, ey. Also nie wieder Kinder auf Präsentationen. Also egal ob Sesame Street oder dieses Disneyland. Disneyland finde ich eigentlich ganz lustig. Aber das geht gar nicht. Und wie sie sich freuen, du siehst ihnen halt noch an, dass sie schlecht Schauspieler. Ich frage mich das auch. Also du hast da eine ganze Halle voller akkreditierter internationaler Journalisten. Nachts im Livestream werden es auch keine kleinen Kinder gucken, sondern Nerds wie wir und Game-Journalisten und Leute, die vielleicht tendenziell ein bisschen älter sind als 7. Die gucken sich so eine Pressekonferenz auf Englisch an. Warum stellen die da 2 Kinder hin, um zu demonstrieren, dass das ein Kinderspiel ist? Wie raffen das auch so? Der einzige Effekt dafür wird es sein, wenn dann die Nacht vorbei ist und sich dann die ernsthaften News-Agenturen oder sowas dann, die dann die großen News für die TV-Sender machen, dann durch die Pressekonferenzen gehen, dann suchen sich die Bilder aus, die bildstärksten Sachen, die sie brauchen. Da hofft Microsoft, dass die Kinder werden dann in den News-Sendungen landen. Ja, das ist dann so RTL2-News-Material. Ja. Genau, das ist die es. Benutzen ja. Dann sehen sie, oh, der aber hat das, das fand ich auch extrem fremdschämig. Amazing! Also wie sie gegenseitig zurufen. Och, wie toll und geil. Dieses Giggling immer. Ey, und fuchteln wie nach so einem epileptischen Anfall mit den Händen rum. Das passt überhaupt nicht zu den Bewegungen. Das war eigentlich, es war ein einziges Fiasko. Also das fand ich mit Abstand den Tiefpunkt. Da haben wir uns ein Bier geholt. Das konnten wir nicht länger. Ja, da haben wir uns tatsächlich. Nee, und wir haben uns. Ja, danach haben wir uns nochmal Bier geholt. Die konsequente Fortführung eben der Kinectimals grausamen Präsentation vom letzten Jahr. Kinectimals finde ich doch noch besser dagegen. Ich will jetzt nicht so der schlechte, den Kinderhasser-Meme, weil es irgendwie gerade. Aber ey, lasst Kinder nicht auf eine Spielebühne. Die haben da nichts zu suchen. Das wird ganz, ganz gut. Kindergarten. Verdammt nochmal. Dann lass uns rübergehen zu EA, die natürlich gleich im Anschluss an Microsoft dann ihre. Ja, gehen wir rüber zum EA-Raum. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt sind wir im EA. Geil, Alter, hier sitzt ja geil. Das war netter. Ne? Jetzt sind wir im EA-Raum angelangt. EA hat natürlich relativ gleich im Anschluss zu Microsoft dann ihr Programm abgespult. Anders als bei Microsoft hat man hier natürlich sich primär auf die Core-Gamer-Sachen an sich konzentriert. Also selbst Madden natürlich ist an sich ein Core-Gamer-Spiel. Mega-Core-Gamer, Madden. Ja. Also ist super. Madden ist A super und B ist super komplex. Ja, also, hast du was gegen Madden gesagt? Nee, ich jetzt nicht. Nur weil sie kein Football spielen können. ich will nur den Kontrast darstellen, dass natürlich EA jetzt, was die Spiele angeht, die haben sich auf ihre Spiele konzentriert und jetzt nicht sowas an Riesenüberraschungen dort für mein Empfinden hereingetan, aber dafür die Sachen, die man von ihnen erwartet hat, mal ein bisschen ausgekleidet, ein bisschen mehr präsentiert. Wir haben es kurz angesprochen, damit wir das gleich hinter uns haben. Need for Speed The Run, glaube ich, hieß es. Ja, sieht gut aus, aber was soll denn das? Lass mal kurz zusammen. Natürlich Need for Speed immer verschiedene Spiele unterschiedlich. Jetzt ist wieder eins der Art, du wirst Action von der Polizei Michael verfolgt. Bay. Ja, aber wirklich, ey. Hätte Michael Bay dieses Spiel gemacht. Und ich kann das nicht spielen. Es hat einen sehr Michael Bay Charakter gehabt. Die haben immer technisch, sind die sehr weit immer vorne dran, was es angeht. Ich weiß nicht, was die Entscheidung oder wer hat sich gedacht, das, was ein Rennspiel braucht, sind mal Sequenzen, wo man zu Fuß läuft und Quicktime-Events hat. Ja. Erzähl mal, Chris. Vielleicht haben sie das mit dem Run, haben sie es falsch übersetzt aus dem Deutschen. Ein Run-Game. Ja. Ich fand's Need for Speed ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe den Trailer gesehen und war so, ja, ey, Need for Speed, okay, Punkt. Können wir jetzt bitte zu FIFA und Madden kommen? Danke. Ja. ich muss sagen, ich bin absolut kein Rennspiel-Fan und Need for Speed erst recht nicht. Mir ist das irgendwie echt alles zu prollig. Der letzte Teil war doch geil. Ja. Der letzte Teil, Hot Pursuit 2 war richtig... Hot Pursuit 2 war der letzte Teil. Ja, ich meine Hot Pursuit, sorry. Und der war richtig, richtig geil. Ist auch mit dem Autolock. Die machen ja auch geile Mit dem Autolock, mit der Action, das war so ultra fett. Und jetzt, ich glaube, das wird auch wieder gut, ja. Aber gut. Also ich fand prinzipiell den Trailer, eigentlich fand ich das jetzt nicht total Panne und auch die Quicktime-Events, es war schon halbwegs nett inszeniert, dass du in einem kaputten Wrack auf den Gleisen liegst und der Zug kommt angerast und du musst dich schnell da die Scheibe durchtreten und ich dachte, Heavy Rain. Bisschen wie bei Heavy Rain, ja, aber ich fand das jetzt nicht komplett daneben, muss ich sagen. Aber ich bin halt überhaupt kein Rennspiel-Fan und deswegen interessiert mich das. Es ist einfach die... wieso nicht? Schau dir das Einspielergebnis von Fast Five jetzt an, das hat 600 Millionen Dollar bisher gemacht und es wirkte wie Fast and the Furious, das Videogame ein bisschen mit. Ja. Du kannst ja Vin Diesel nicht nur im Auto haben, da muss man auch ein bisschen herumspringen und herumjumpen. Ich finde auch und Fast and the Furious zum Kotzen. Oh, ich mag's, aber... Boah. Ich freue mich auf den Übrigens auch, dass die Sesamstraße subversiv ist. Ne? Ja, und sexuell erregend. Okay, nächstes Thema. Tiffy oder was? Natürlich. Herr von Bödefeld. Tiffy, die Sau. Der singt doch jetzt mittlerweile. Nein, der macht schmutzig, Oscar. Nee. Zurück zu EA. Natürlich Need for Speed. Da das erstmal präsentiert. Für mich persönlich das Highlight und gleichzeitig mit der kleinen Enttäuschung verbunden, auch wenn es vielleicht gut ist, dass es jetzt nicht im November stattfindet, aber da hätte ich es liegen gelassen. Also hätte ich andere Spiele liegen gelassen dafür. Mass Effect 3, mal ein bisschen näher präsentiert, ausgekleidet mit neuen Sachen und für mich Mass Effect 2 letztes Jahr das Spiel des Jahres gewesen. Hab's gerade nochmal durchgespielt auf der PS3 und ich freue mich tierisch auf Mass Effect 3. Das ist den Abschluss der Trilogie. Story zu Ende gebracht, neue Gameplay-Elemente, neue inhaltlichen Sachen. Und das, was sie gestern gezeigt haben, hat auf jeden Fall schon mal Appetit geweckt und gezeigt. Bin ich hier in der Runde der einzige Mass Effect-Fan wahrscheinlich. Also ich glaube, Nils müsste eigentlich jetzt hier von Amts wegen neben dir sitzen, weil er, ich glaube, ein ähnlich großer Fan ist. Ansonsten, also ich persönlich, ich habe Mass Effect 1 angefangen. Ich fand das auch eigentlich ganz cool. Aber so richtig rein bin ich nicht gekommen. Ich fand irgendwie auch, das Waffensystem war ein bisschen komisch und ich fand es irgendwie so ein bisschen zu sperrig. Aber also die Atmosphäre, so die Story und auch die Charaktere, das kam sehr, sehr geil rüber. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mich dem nochmal widme, aber dann kam irgendwie ein anderes Spiel und ich habe Mass Effect dann so ein bisschen links liegen gelassen. Deswegen kann ich jetzt diese Begeisterung nicht ganz teilen. Aber kann ja auch völlig nachvollziehen, dass Fans da jetzt komplett ausrasten. Also ich verstehe das absolut und ich sehe warum und... wenn ich Mass Effect 1 und 2 gespielt hätte, wäre ich jetzt, glaube ich, ähnlich euphorisch. Aber hey, passt schon. Ich habe Mass Effect 1 ähnlich wie Wolf halt angespielt damals, das erste Mal. Ich habe es jetzt auch mittlerweile schon mal irgendwie beendet, aber ich hatte es erst angespielt und dann war halt das war sperrig. Das war, du musstest irgendwie durch 10.000 Menüs, um Waffen zu wechseln und sowas. Und der zweite Teil hatte dann ja einfach viel mehr Action. Also es war ja eher in Richtung... Es war Franchise Teil 3. Ja, es war ein bisschen mehr Shooter als mehr Rollenspiel. Die haben diese ganzen Sachen, die du zu Recht da ansprichst beim ersten Teil, der wirklich sperrig ist für Rollenspieler. Ist man ein bisschen gewohnt, dass man in Menüs herumwandert, aber es war nicht gerade angenehm gelöst und viele Sidequests, die dann nicht wirklich spannend gewesen sind durch die eben gleichen Räume. Also mittlerweile nennen sie es Dragon Age 2, dieses Recycling, was sie dort betrieben haben. Mass Effect 2 hat sehr, sehr viel an der Action nochmal dann gedreht, am Gameplay selber und vor allem eben die diese, ähnlich wenn du sagst, Wolf, bei Halo 3, dass sie eine gute Trilogie storymäßig oder sowas hingestellt haben. Wir gehen jetzt hier quasi wirklich auf das Finale dieser Trilogie hin und die Story hat sich echt gut dorthin gebaut mit spannenden, interessanten Sachen, wurde durch DLC-Content jetzt in den letzten Monaten nochmal ein bisschen übergeleitet mit Lair of the Shadow Broker und The Arrival, dass es dann darauf hinführt. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie die es zu Ende bringen. Ich hoffe, dass sie es nicht in einen Cliffhanger enden lassen und dann sehen wir Mass Effect 4 Ankündigung bei der nächsten E3. Aber in der Hinsicht, dass das Spielprinzip verbessert wurde, dass die Grafik immer noch super up-to-date ist, dass Space Design mich als Sci-Fi-Nerd sowieso immer komplett anspricht. Aber das ist genau das Ding, auf das ich mich freue und die Enttäuschung wäre immer ein bisschen da, dass ich bis Ende März oder Mitte März dann darauf warten muss. Aber es hat den Effekt bei mir ausgelöst, den zum Beispiel Old Republic bei mir nicht anschafft, das Star Wars-Ding, das Online-Teil. Schickte Überleitung. Was Mass Effect ja wirklich gut schafft, ist dieses Universum. Also ich bin kein Sci-Fi-Nerd, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ja. Aber bei Mass Effect mag ich die Charaktere wirklich. Also ich find sie alle recht sympathisch oder halt auch hassenswert, je nachdem wie sie aufgebaut sind. Also das ist typisch BioWare eben. Die Charakter vor allem ist es eigentlich dort immer. Ja. So Ensemble Pieces würde man glaube ich dann dazu sagen. Und die Charaktere, die du kennengelernt hast und lieben oder hassen oder sonst was gelernt hast über die ersten beiden Teile, jetzt nochmal zum großen Finale zusammenkommen. Dort wahrscheinlich ist wieder dann Heldentode oder Leute, die dann sich vom Bösewicht zu irgendwas wandeln. Dann wird es bestimmt irgendwas in der Richtung geben, aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich sehr investiert bin in das Universum und in die Charaktere. Ja, das ist irgendwie ein modernes Star Wars. Ja, ein gutes Star Wars. Ja. endlich mal. Star Wars? Apropos Star Wars, ja, mit der schlechten Überleitung, mit der aktuellen, die jetzt gerade besser gewesen ist. BioWare nochmal rausgekarrt natürlich, das hatten sie bei der letzten E3, glaube ich, auch ganz, ganz merkwürdig. Mit Druiden hatte sie damals auf der Bühne gehabt, wo dann die beiden BioWare-Leutchen dann mit rausgekommen sind, mit Jedi-Kutten. Das hatten sie diesmal, glaube ich, nicht, aber dafür haben sie mal wieder mal Trailer abgelassen, Star Wars The Old Republic, das große MMO von BioWare, was für EA dann entwickelt wird. Ich mag keine MMOs, ich bin nicht wirklich der größte Star Wars Fan und BioWare hat sich ein bisschen mit Dragon Age 2 jetzt hier keinen so guten Kredit geholt und da die Mass Effect 3 Leute wahrscheinlich schon die Guten sind, die am guten Spiel arbeiten, weiß ich nicht, inwiefern da für mich so viel Interessantes da überbleibt. Also ich fand, das war so ein typischer Trailer, der prinzipiell eigentlich echt cool aussieht, gut geschnitten, tolle Action. Nichts über Spiel ausgesagt, ne? Aber eher genau so ein bisschen wie bei Tomb Raider, irgendwie, da kann man ja auch sagen, eigentlich netter Trailer, aber über das eigentliche Spiel sagt es absolut mal gar nichts aus und das war jetzt bei Star Wars auch so. Also Chris, du als großer Star Wars Fan hier in der Runde hast auch sofort gesagt, irgendwie, ja, sieht alles geil aus, aber am Ende ruckelt die Figur dann doch nur so durchs Bild und dreht sich so in so schlechten C3PO 20 Grad Drehung. Genau, so C3PO-mäßig. Also von daher, ich werde dich töten. Ey, ich weiß auch nicht. Und das ist auch wieder so ein Ding, ja, ähnlich wie bei dir, Gregor. Star Wars, GAN, MMO spiele ich auch nicht. Also ob das jetzt super wird oder scheiße, ist mir eigentlich völlig egal. Das interessiert mich nicht. Das Intro war ultra fett, was sie gezeigt haben. Oder das Video, das sie gezeigt haben, war ultra fett. Wenn ein Star Wars-Film heutzutage so aussehen würde, wäre es halt saugeil. Aber genau so sahen doch die ersten drei Episoden aus. Aber darf ich noch kurz was sagen? Darf ich bitte kurz Milliarde sagen? Jedi und Lichtschwerter und alles ist bunt und alle springen rum und super krasse Kampfchoreografien, das war auch genau was du haben. Ja, waren so viele echte Schauspieler, Punkt. Ah ja, schon. Und das Problem ist halt einfach, dass ein MMO einfach mit den Quests steht und fällt. Und darüber kannst du halt einfach noch nichts sagen. Und die Previews, es gab ja ein paar Previews zu Beta-Phasen, hatten wir auch damals gesehen, oder? Ja, die waren ja alle nicht so positiv. Nee, die fanden es ziemlich langweilig alles. Ja, und deswegen, also, ich würde mir natürlich ein MMO... Oder ich wünsche mir immer geile Star Wars Spiele. Punkt. Und wenn es dann noch ein MMO ist, wo ich mit meinen Kumpels das alles erleben kann, ist es noch besser. Aber vom Trailer sollten wir jetzt da, also bei einem MMO sollte man von dem Trailer am wenigsten auf das eigentliche Spiel schließen. Es ist vielleicht mehr, guck mal, wir sind noch da, wir arbeiten wirklich konsequent dran und es wird geil werden, vertraut in uns und es kommt irgendwann. Ja. So wird es dann ausschauen. EA hat ja, wie gesagt, Star Wars Old Republic, die Sachen, die haben natürlich auch ihre üblichen Verdächtigen dort gehabt, wie die EA Sports Sachen, Madden 12, FIFA 12. Jetzt, glaube ich, sind wir jetzt hier in der Runde nicht die größten Sportnuts, aber da meldet sich gerade der Chris. Ich bin großer EA Sports Fan sogar. Und du kannst es mir nicht. Doch, ich kann das sogar richtig gut. Und bei Madden hoffe ich einfach, dass Madden den Weg wieder nach Deutschland findet. Das auf jeden Fall. Weil wir sonst wieder auf Importe zurückgreifen müssen. Kam das letzte überhaupt hier raus? Nee, kam eben nicht. Echt? Gar nicht mal? Weil sich keiner für Football scheinbar interessiert. Finde ich sehr merkwürdig, dass sie nicht einfach mal nur das Spiel einfach nur mal rausgebracht haben. Also für die Handvoll Leute. Ich habe früher die sehr gern gespielt auf dem N64 oder sowas, aber mittlerweile also ich musste es importieren, nicht so geworden. Ja, ich hab's tatsächlich vom Marc gekriegt, aber ich weiß, dass der es sich auch aus dem Internet holen musste. Und bestellt hat. Ja. Ganz offiziell natürlich. So war's gemeint. Und da hoffe ich einfach wieder, dass es nach Deutschland kommt. Das sieht ja immer fantastisch aus. Also Madden sieht immer, ist immer so das Top-Ding in Sachen Sport. Sag mir mal für mich, also ich habe dir gesagt, ich habe damals zur N64 und Super Nintendo-Phase noch recht aktiv die Madden-Spiele gespielt und NFL Quarterback Club und solche Sachen, die fand ich ganz gut, aber die sind mir dann natürlich, da sie sehr, sehr in die Schiene gehen müssen, da die wirklich Hardcore-NFL-Fans in den USA sind sie sehr, sehr komplex und sehr, sehr aufwendig geworden. Ich habe keinen Zugang mehr gefunden. Glaubst du, dass ich, wenn das Madden jetzt wieder kommen würde, das wäre was, wo ich dann selbst als Leichtinteressierter einsteigen kann? Also, oder sind die einfach so sperrig, dass ich dann gar keine Chance hätte? Also es ist schon sperrig und du solltest schon ein paar Grundzüge irgendwie vom Football verstehen. Man sollte in der Materie schon so ein bisschen drin sein, sonst wird das einfach nichts. Aber es gibt gute Tutorials. Also es gibt gute Tutorials und selbst wenn du dir halt in Foren irgendwie mal was durchlesen musst. Aber Madden ist auch kein Spiel, es ist ähnlich wie NHL. Es ist eben kein deutscher Sport. Mhm. Und deswegen wirst du auch nur mit Freunden, die das auch dann können. Weißt du, das ist nicht wie bei FIFA. Du gehst rein, jeder kennt das Prinzip. Gibt zwei Mannschaften, zwei Tore. Und viel mehr Regeln gibt es im Prinzip nicht. Da gibt es einfach so viele massig Regeln, so viele Möglichkeiten, dass du dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen musst. Gut, das hast du ja in Amerika, wo jeder ein Hardcore-Football-Nerd fast ist. Und, genau. Und extrem dann... Hier, ich bin gespannt, wenn sie es hier rausbringen sollten. Ich könnte es mir wahrscheinlich mal angucken, aber ich bin wirklich nicht sicher, ob ich mich dem verschreiben kann. Ja, es ist ähnlich wie Golf. Also ich meine, bei Golf musst du auch jeden Schläger irgendwie auswendig kennen und wissen, was er im Idealfall macht. Also die Sportspiele von EA wären alle super. Können wir die jetzt mal abhaken? Ja. FIFA 12 wird das beste Spiel der Welt. Absolut, weiter. Ja. Vielleicht PS noch. EA kann FIFA gut machen, die gut wird gut. Also daran soll es nicht scheitern. Natürlich Sims. Weiter. The Sims, mein Highlight. Das war auch schlimm, oder? Das war das Schlimmste, was ich hier gesehen habe, das Sims Social. Das war so schlimm. Aber es ist so schlimm, dass man auch gar nicht richtig darüber reden kann, weil Das ist jetzt quasi eine Sims Facebook Applikation. Oder so habe ich es zumindest verstanden. Virtuelles Flirten über Facebook mit Sims Charakteren oder nicht. Ey, warum schreibt man nicht einfach, hey du, ich finde dich geil, komm vorbei. Ja, warum sagt man, komm bitte in mein Haus? Ich drück das immer weg, ich kann es nicht mehr lesen, aber das nervt dann nicht so wie die ganzen animierten Sims. Ja. Aber ich meine, das Schlimme ist ja irgendwie, die haben es auch schon wieder clever gemacht. So dieser Trailer, der war genau so geschnitten, dass es so 15-jährige Mädels aber auch wirklich anspricht. Mhm. Und dann war er bei mir und wir haben was gekocht und dann haben wir uns geküsst. Auch mehr? Kein Kommentar. Ja. Das ist Aber ich glaube, wir brauchen auch nicht wirklich viel mehr darüber zu verlieren, weil das sollte wohl das Kontrastprogramm. Aber mich nervt es jetzt schon, dass sie eine Zilliarde Dollar damit machen. Ey, Sims auf die Facebook, das ist eine Lizenz zum Gelddruck. Also Sims war Facebook von der, vom mehr April Geld, her, bevor sie rausgekommen ist. Werden. Aber mein Gott, dafür sind es auch EA. Ich meine, und sie haben Origins angekündigt oder halt Origins das Download-Netzwerk quasi. Achso, ja, ich verstehe auch nicht ganz hier so. Activision hat gerade ihr Call of Duty Elite gemacht, was ihr Netzwerk ist, was man sich jetzt hat. EA mit Origins auch ein eigenes Netzwerk, wo man sich anmelden kann. Ich krieg das alles. Kurze Überleitung. Ich fand den Seitenhieb vom Battlefield Präsentator richtig, richtig gut. Da kommen wir gleich dazu. Das wollte ich nämlich sagen. Neben den Sachen, die EA vorgestellt hat mit Sims und weiteren Fortsetzungen wie SSX und so weiter und so fort, das große Highlight und ich glaube, für viele wird es vielleicht auch das Spiel werden, auf das sie sich dieses Jahr am meisten freuen, ist natürlich Battlefield 3. Lange erwartet, groß präsentiert, auch wenn wir uns vorhin, glaube ich, kurz drüber unterhalten haben, der Trailer und das Material, was sie dort gezeigt haben, nicht ganz so super flashig wie bei der ersten Präsentation und bei den ersten Trailern gewesen ist, aber trotzdem ein Brett vor dem Herrn. Also ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin nicht so der ganz große Battlefield-Spieler. Ich hab absolut nichts dagegen, aber ich bin nie dazu gekommen, mich damit eingehend zu befassen, aber alle sagen, dass es absolut geil ist und ich glaube das einfach mal. Also ich glaube jetzt schon, dass vermutlich Battlefield 3 das beste Mehrspielerspiel in diesem Jahr noch wird. Also mal ungesehen. Und als wir uns davor nochmal, Chris und ich, wir saßen nebeneinander, haben uns den Trailer angeguckt und Chris meinte, Alter, wie geil das alles aussieht. Und ich war noch ein bisschen skeptisch und sagte, ja, im Trailer sieht's gut aus, aber wenn die Landschaftsumgebung im Spiel so aussieht wie im Trailer, dann okay, dann Respekt. Aber also ich habe es nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe. Und dann hat dieser Typ gestern die Demo gespielt. Und ey, habt ihr mal auf den Boden geachtet, die Bodentexturen, diese Rillen, wo die da mit dem Panzer lang gefahren sind, das war echt ohne Scheiß, das war wirklich schon fotorealistisch. Also man hätte es nicht mehr, wenn man es nicht gewusst hätte auf den ersten Blick, hättest du es nicht für ein Videospiel gehalten. Da war ich echt extrem geflasht und fasziniert. Auf der anderen Seite kann ich nicht nachvollziehen, da zeigen die zum ersten Mal quasi Battlefield 3 auf der E3, die ganze Welt, alle Nerds rasten kollektiv aus und dann fährt er 10 Minuten so einem scheiß Panzer rum. Also ich meine, das ist ja schon nett, jeder sitzt mal gerne im Panzer, aber eigentlich willst du doch, bei so einer Präsentation willst du doch, also da willst du sie haben, die Häuserkämpfe und das Anlegen und das Zielen. Das hat Call of Duty besser gemacht, also die Präsentation von Call of Duty war viel, viel actionreicher. Das war wirklich klüger, das so zu präsentieren, wie Call of Duty es gemacht hat. Ich glaube, bei Call of Duty gibt es aber auch nichts, was nicht Action ist. Ja. Na, also und bei Battlefield, nur kurz, sie haben erst die Frostbite Engine gezeigt, die 2.0er Engine und was die kann und den Trailer, das war schon recht klug, dass sie das trotzdem noch gezeigt haben, weil haben sie halt die ganze Zerstörung gezeigt und als das Haus auf dich drauf fallen wird, geil. Vielleicht unfassbar geil. Also ich habe mir echt fast nicht nur fast. Ja, ich habe mir in die Hosen gemacht. Du hast dich fast zurückhalten können, mit dem in die Hose machen. Ja, ja. Und danach haben sie halt wirklich 10 Minuten diese Panzerfahrt gesagt. Und ich sag mir so, ey Leute, jetzt macht keinen Scheiß bitte. Was soll denn das? Zeig mal ein paar Action-Szenen. Also mit der Ausnahme natürlich, dass sich da vielleicht ein kleines bisschen ins Bein geschossen haben, ist es natürlich speziell, man wird es vergleichen mit Modern Warfare 3 und das wird auch der große Kampf sozusagen untereinander sein bei den Gamern, weil die auch relativ nah beieinander kommen, wie Chris da recherchiert hat, natürlich einen Tacken früher Battlefield, was auch ein unschätzbarer Vorteil, glaube ich, ist, diese paar Wochen, die sie vorher haben können, damit sie, ob Modern Warfare dann auch so spannend wirkt, speziell in der grafischen, technischen Hinsicht. Modern Warfare 3 benutzt immer noch die Engine, die gleiche, die sie beim ersten Mal dabei hat, natürlich ein bisschen aufpolierte Effekte, aber ich fand es zwar visuell nett und ansprechend, 60 Frames ist auch immer cool, wie sie es zeigen, aber dadurch kaum zerstörbare Umgebungen und das, was Battlefield dann richtig wegballern wird, vor allem optisch und spielerisch, wird es eh über jeden Zweifel wahrscheinlich erhaben sein, wird es dann sehr spannend machen, welches quasi von den beiden Spielen in der Gunst der Spieler gewinnt. Es wird natürlich mehr Call of Duty verkauft werden, ist klar, Call of Duty ist Call of Duty, Black Ops hat sich 15 Millionen aber plus das bessere Spiel wird Battlefield. Das bessere Spiel wird wohl Battlefield sein und ich bin gespannt darauf, ob dann wirklich Battlefield auch den Status jetzt schafft, sich an dem Call of Duty in der allgemeinen Öffentlichkeit anzunähern, weil das Potenzial ist da auf jeden Fall. Ja, klar. Ich fand vor allem den Zeit, also diesen Seitenhieb des Präsentators. Präsentateurs. Ganz geil, dass er sagt, okay, ihr könnt alle Statistiken abrufen, alles, ihr könnt irgendwie über Mobile Phone eure Statistiken eingucken, ihr könnt das und das machen und das ist alles kostenlos. Das war ganz nett, weil eben dieses Elite angekündigt wurde. Genau. Wo du ja für bestimmte Inhalte beziehungsweise für bestimmte Statistiken und sowas zahlen werden wirst. Genau, ich war auf einer Präsentation vor einiger Zeit mit Aschewolke und allem drum und dran in London und dort wurde Call of Duty Elite im Detail vorgestellt und es wird ein groß angelegter Statistik-Service sein, der automatisch über deinen Gamertag alle deine Statistiken sagen, wie lange hast du diese Waffe in der Hand gehabt und wo bist du am meisten gestorben auf der Map und so weiter und so fort. Cool. Und du kannst ja diese Statistiken übers Internet auswerten lassen, dass du dann deine Statistiken siehst und guckst, wie du dich verbessern kannst und so weiter. Ein gewisser Teil dieser Statistiken ist frei, aber wenn du den vollen Service benutzen willst und dann kriegst du auch noch alle Multiplayer-Maps sozusagen kostenlos zur Verfügung, musst du einen monatlichen Obolus lassen, glaube ich so $10, 7, 8, 9, 10 Dollar. Ja, klar, also MMO-Style. Ja, ist ja spitze. Statistiken finde ich, als wenn man Sportfan ist, mag man Statistiken sowieso, speziell bei den US-Sports und das ist auch eine coole Sache, dass man das hat, aber wenn es diese Statistikwut, die eigentlich so in der Form, wie sie es auch kostenlos sein sollte, dann von wie bei Battlefield dann kostenlos angeboten wird, dann ist das, glaube ich, mehr von Vorteil, als da einen bezahlten Service anzubieten, nur wenn ich sehen kann, wie lange ich mit den Handgranaten geschaukelt habe. Es ist eine fucking Frechheit einfach. So, alles, ich meine, Battlefield wird alles kostenlos liefern und Call of Duty wird dafür Kohle verlangen und das werden wahrscheinlich dann nicht 79 Cent sein, sondern halt wirklich $9 oder sowas. Die Frage wäre für mich dann dazu einfach, wo würdet ihr Battlefield auf welche Konsole oder auf welche Hardware am ehesten spielen? Weil Battlefield wäre fast schon wieder so ein Ding, wegen der geilen Optik, so einen richtig hochgezüchteten PC sich da mal wieder dann zumindest zu leihen oder was auch immer dann dort zu machen. Ich weiß nicht, inwiefern von dem geilen Look dann auf der Konsole übrig bleiben wird oder nicht. Das wird ein bisschen schwierig werden, finde ich. Bei mir ist es eh so, dass ich Taktikspiele oder Taktik-Shooter. Das war bei Counter-Strike schon so, das war bei allen Battlefields so. Da geht es mir eher ums Gewinnen, als darum, irgendwie rumzulaufen und die geilen Bäume anzugucken. Mhm. Und damals bei Counter-Strike habe ich alle Effekte ausgeschaltet. Ich hatte wirklich nur weiße Wände und die Figuren. Das kommt mir bekannt, weil viele bei Q3 haben das gleiche gemacht, damit sie mit 400 Frames spielen können. Eben, und vielleicht gucke ich mir den Singleplayer auf dem PC an, vielleicht auch nicht, mal schauen. Primär wird bei mir die Xbox 360 laufen, denke ich. Ja, Sam, für mich werden, wenn ich die Sachen überhaupt spiele, werden es natürlich Singleplayer-Erlebnisse sein, weil ich Multiplayer nicht wirklich spiele. Und da gehört für mich das Präsentationselement dazu. Also Call of Duty, wenn es keine gut präsentierte Achterbahnfahrt mit Geisterabballern wäre, dann wäre es eh nichts für mich. Ich muss mal gucken. Ich habe gerade eine neue Grafikkarte drin, vielleicht läuft es drauf, vielleicht läuft es auch nicht drauf. So, noch was von EA? Nicht wirklich. Ich glaube, nach Battlefield ist man da auch ausgeloggt. Nach EA, präsentationstechnisch dran, war Ubisoft gewesen. Und Ubisoft hat... Da saß ich gerade in der U-Bahn. Ihr müsst mir erzählen, was Ubisoft saß da. Ubisoft. Ubisoft saß im Bus. Ja, ich habe die am Abend gestern die Preso mitlaufen lassen. Also ich fand die EA-Präsentation ein bisschen interessanter als die von Ubisoft. Aber rein inhaltlich ist eben mit der Ausnahme einer wirklich, ja... kann man es große Neuankündigung nennen, aber einer richtigen Neuankündigung mit Far Cry 3 mehr altbekanntes und erwartetes präsentiert werden. Kurze Far Cry 3, ihr habt ja alle, denke ich mal, ein bisschen euch den Trailer auf jeden Fall nochmal angeschaut, wie das gewesen ist. Far Cry 3 natürlich im Anschluss zu Far Cry 2, das in der direkt in Afrika, im Dschungel und so weiter gespielt hat, wieder jetzt auf einer Dschungelumgebung, Insel, wo man abgestürzt ist anscheinend am Anfang, und dort ist alles wieder voll mit Milizen und whatever und so weiter. Für mich war es ein Spiel unter vielen. Mich hat da nichts wirklich da herausgezogen. Obwohl ich muss sagen, ich freue mich echt drauf. Also ich fand Far Cry 2 fand ich ziemlich scheiße, sehr enttäuschend. Aber was ich bei Far Cry immer noch geil finde, ist diese Umgebung. Also jeder Military-Shooter hat seine Berechtigung und ist ja auch meistens geil präsentiert, macht auch Spaß, alles toll. Aber ich persönlich, ich freue mich einfach mal wieder irgendwie in einem Shooter-Umgebung zu sein, die jetzt nicht so urbane Häuserkämpfe sind und nicht dieses ewige Military-Gewichse und 0800! Weißt du, irgendwie, es ist auch nett und alles in Ordnung, aber ich finde es schön, wenn irgendjemand auch mal eine Alternative dazu anbietet. Und da finde ich diese Diskrepanz zwischen der eigentlichen Action und diesem netten, freundlichen Dschungel und Palm-Setting und Sunshine, die Sonne knallt runter und das Wasser rauscht und du läufst da über den Strand. Das finde ich, das ergibt so eine ganz schöne so ein anderes Gefühl, was ich bei sonstigen Shootern nicht habe. Ich hoffe nur, also das fand ich nämlich bei Far Cry 2 so scheiße, die haben sich ein paar Fehler erlaubt. Zum einen waren die Gegner übermächtig, also die haben dich wirklich aus 4 Kilometer Entfernung durchs dichteste Busch weg, haben die dich gesehen. Und wirklich, also du konntest keine 4 Meter laufen, ohne von irgendwo abgeballert zu werden. Du hast die Gegner noch nicht mal irgendwo gesehen im Busch, aber die haben dich immer schon auf dem Kieker gehabt. Mhm. Und was noch schlimmer fand ich, bei Far Cry 2 hattest du ja über diese Rebellenstützpunkte. Mhm. Die konntest du ausheben. Wenn du jeden Einzelnen irgendwie besiegt hast, und dann wurde dir angezeigt, du hast diesen Schützpunkt jetzt quasi befreit und konntest da dann die Item-Kisten einsammeln. Sobald du aber zu weit weggelaufen bist von diesem Punkt, kamen sofort Gegner wieder und haben ihn wieder besetzt. Also du hast den Eindruck gehabt, dass du auf der ganzen Karte, da gab es irgendwie, weiß ich, 30 Rebellenschutzpunkte, sage ich mal, oder 20 oder 50, keine Ahnung. Und dir wurde der Eindruck vermittelt, du könntest quasi jeden Einzelnen befreien und am Ende hast du quasi die ganze Insel von diesem. Also, dass du eine gewisse Progression da hast, aber. Genau, aber nein, die kamen halt einfach immer wieder. Wenn du zu weit dich entfernt hast, kamen die einfach wieder und du bist da lang gefahren, auf einmal wurdest du wieder beballert, obwohl du vor 10 Minuten da diesen Stützpunkt ausgehoben hast. Das war mit das Dümmste, was ich jemals in Ego-Shooter gesehen habe. Also, und ich hoffe, wenn die daran arbeiten für Far Cry 3, dann bin ich wieder voll an Bord. Das wird sich zeigen. Also, rein vom Trailer aus zu urteilen, der ist eben seine 7-8 Minuten gelaufen. Hast natürlich außer... Hätte man auch kürzer machen können. Man hätte es auch ein bisschen knapper machen können, vor allem als sie... Also jeder hat schon gewusst, dass es Far Cry 3 ist und erst am Ende haben sie das Titelbild gezeigt, nachdem du schon dann das komplette über dich hast da gehen lassen. Dieser Look, muss sagen, eben Modern Warfare ist mittlerweile der neue Zweite Weltkrieg, was bei Videospielen angeht, der ist... Man spielt es immer noch irgendwie, aber natürlich ist so ein anderes Setting interessant vom Appeal her, und wenn sie schaffen, das Open-Worldige, was wieder im Trailer ein bisschen rüberkam, dass das dann wieder drin ist, dass es diesmal wohl gut funktioniert oder für die Leute so funktioniert, wie sie es haben wollen, könnte es interessant sein. Für mich hat es aber ein bisschen abgestunken, eben verglichen mit den anderen großen Shooter-Ankündigungen. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das als Nicht-Shooter-Fan auch dann komplett falsch. Vielleicht ist Far Cry 3 jetzt das komplett große Ding, das ich komplett verpasse. Ja, gut, die Frage ist, ob es sich mit den anderen beiden messen will. Also meinst du Modern Warfare 3 und Battlefield 3? Das sehe ich halt. Die anderen drei an. Das sind halt andere Spiele, meiner Meinung nach, die dann halt mehr auf Multiplayer setzen und Ultra-Action, und das hat ja schon mehr wie Wolf meinte, den Dschungelcharakter mit Stealth und keine Ahnung was. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die sich untereinander messen müssen dann nachher. Mhm. Also ich habe das Release-Datum oder falls eins genannt wurde, auch verpasst. Ich denke nicht, dass es jetzt im November kommen wird wie die anderen großen Shooter, aber natürlich im Umfeld zu den Modern Warfare und Battlefields fand ich es fast schon ein bisschen, für meine Fälle ist es ordinär. Aber wie gesagt, vielleicht tue ich dem Spiel ordinär. Damit... Ordinär? Ordinär. Vielleicht. Nee, ich freue mich drauf. Ich finde es gut. Ich sehe es ähnlich wie Tim. Also das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Spiele und die gehören alle dem Shooter-Genre an, aber das heißt ja nicht, dass man alle Spiele vergleichen kann. Also kannst ja auch nicht FIFA mit Madden vergleichen, weil beides Sportspiel ist. Das geht eben vor allem, weil Ubisoft auch wenn sie das bei Far Cry nicht machen, natürlich ihre Urban Warfare und Modern Warfare Schiene dann fahren mit Ghost Recon Future Soldier. Das war so blöd. Die Präsentation war ja bei Microsoft, die eigentliche, die mit den Neuerungen, mit Kinect und sowas. Ja. Und ich fand's ganz geil, dass du die Leute befehligen kannst. Ja, per Headset. Ja. Das ist ganz nett gewesen. Also befehligen per Headset einfach, also per Kinect. Und dass du... der Trailer sah halt echt künstlerisch wertvoll aus, den sie gezeigt haben. Also war ja viel mit Slow-Mo und sowas. Genau, dieses Slow-Motion, wo dann quasi 1000 Leute gestorben sind und die Kamera in Standbild da rumgefahren ist. Genau, das war alles ganz nett. Aber dann, als sie angefangen haben, ihren US-Militär-Kack abzuziehen und dann so, ja, wir haben 2.200.000.1523 Waffen und jede ist modifizierbar und hier, man kann es mit Kinect steuern und man kann das und das machen, war ich so, Alter. Wo sie auch dann Pause gelassen haben, dass die Leute jetzt jubeln, wenn die gesagt haben, die Waffen sind bis auf den Millimeter genau akkurat nachgebildet, man kann sie mit einem Fingerdruck komplett auseinandernehmen, haben darauf gewartet, echt, dass die Leute jetzt klatschen und jubeln, als ob jeder so ein Hardcore-Super-Waffen-Nerd ist, der unbedingt den Keilriemen der X375-Waffe dann sehen will, im Akku nachgebildet. Ey, das ist alles ganz schön, aber das kann man auch als App rausbringen irgendwie fürs iPhone. Ja, weißt als App wäre das cool. Wer das dann braucht, kann ich kann mir die Waffe auseinandermachen. Cool ist, ne? Das wird dann vollkommen reichen. Ey, ohne Scheiß, ich fand das total schlimm und da geht mir das Spielen auch in eine falsche Richtung gerade. Also, da habe ich lieber eine Gnasher-Shotgun in der Hand oder eine Lancer als sowas. Ey, mein Fall ist auch nicht. Ich mag überhaupt keine Taktikschule. Also ich hasse, deswegen hasse ich auch Brothers in Arms. Ich hasse nichts mehr in Spielen, als auf Leute aufpassen zu müssen und denen zu sagen, was sie machen. Das ist mir so egal, ob die nach 4 Sekunden verrecken. Ich will durchs Level kommen. Ja, die anderen ich hasse ja schon, wenn ich Koop spielen muss und mein Koop-Partner kacke ist. Ja. Deswegen spiele ich nie mit Eddie. Wir zocken immer jedes Spiel, ich kann mich daran erinnern. Ja, das stimmt. Mit Eddie kannst du wirklich kannst du nicht spielen. Ja. Ähnlich wie bei Simon. Irgendwann ist dann die Steuerung schuld oder er kennt die Map nicht oder der Fernseher ist zu dunkel. Es war auch super, als bei Modern Warfare 3, nur ganz kurz, als der Controller nicht mehr funktioniert hat. Ja, das einzige Sympathische fand ich da, dass da ein Please Reconnect Controller mitten in der Präsentation bei Modern Warfare 3. Auf der einen Seite erstmal sagt man, oh Gott, wie peinlich, aber auf der anderen Seite fand ich auch, ich fand es nicht komplett unsympathisch. Das war mal ein Moment, wo diese ganze Show mal ein bisschen atmen konnte, wo mal irgendwie was passiert ist, was nicht gescriptet war. Deswegen oder aber es war wirklich vorgesehen, einfach nur um zu zeigen, ey, wir zocken das gerade wirklich. Oder aber, weißt du, was ich meine? Also es könnte ja natürlich auch so ein... Das ist sehr konspirativ jetzt natürlich. Das ist schon so Akte X. Aber ey, Modern Warfare-Macher, ich sag euch, da ist viel. Da ist viel. Hagen-Popagen. Faust dick hinter den Ohren. Okay, wir müssen weitermachen. Wie lange quatschen wir eigentlich schon, Gregor? Wir sind jetzt wir sind jetzt knapp bei der Stunde angelangt. Jetzt werden wir... Okay, dann machen wir 40 Minuten mehr. Wir machen jetzt keine 3 Stunden. Wir kriegen das dann auch gut weg. Ghost Recon, klar. Michel Ancel, der Entwickler von Rayman und Beyond Good and Evil, ist auch dort gewesen und hat sein Rayman Origins vorgestellt. Braucht man eigentlich auch nicht so viel mehr dazu sagen. 2D Jump'n'Run Co-op vorgestellt mit HD-Optik, HD-Grafik. Das klingt eigentlich ganz interessant, finde ich. Aber kommen auch diese Hasen interessant ist es, hatten ihr eigenes Spiel gehabt, Kinect Hasen zertreten. Ehrlich? Das war sehr lustig. Schau dir den Trailer an, das wäre, glaube ich, genau das Spiel für dich. Kann man die so richtig? Ja, genau, du kannst die zertreten und in den Fernseher treten und kaputt hauen und Hasen killen. Dann werden wir das Spiel kaputt machen. Dann spiele ich das doch. Ja, dass ich jeden einzelnen Hase so ganz langsam mit der Schuhe oder so auf den Kopf drücken, bis der Druck unerträglich wird und die Schädeldecke reißt. Es heißt Raving Rabbits Life and Kicking. Das finde ich auch so ein passender Name, der dann schönes dazu. Schönes Mädchenspiel, also. Okay, ey, kommen wir zum anderen Mädchenspiel, oder? Assassin's Creed. Wie bei EA dann Battlefield das Highlight gewesen ist, bei Ubisoft natürlich ist es dann ganz klar Assassin's Creed Brotherhood, wollte ich schon sagen. Ich finde das geil. Warum? Revelation? Sind auf einmal alle Assassin's Creed scheiße. Wann kam das denn? Wer findet denn Assassin's Creed scheiße? Ja, Chris hebt schon die Hand. Ich fand Assassin's Creed immer scheiße. Die ganze Zeit so. Also ich find's ganz geil, wenn du durch einen Pulk Menschen läufst. Ja, was zum Beispiel jetzt FIFA einbauen wird, und dann die Leute wegdrückst oder sowas. Das fand ich zum Beispiel FIFA eingebaut. Ja, nee, das fand ich zum Beispiel ganz cool, geil. Das aber sonst Assassin's Creed 1 schon so und FIFA baut es jetzt ein. Alter, ja, das FIFA ist ein Sportspiel und Assassin's Creed ist ein Mädchenspiel. Ja, aber da hast du auch die ganze Zeit Körperkontakt. Halt die Fresse, ich bring mich um! Ey, die sind vor 5 Jahren schon drauf gekommen und jetzt ist es bei FIFA eine Neuerung. Da viel Spaß. Nein, es ist eine der Neuerungen. Hm. Es ist halt noch intensiver. Ja. Wir wollen nicht über FIFA reden, sondern über Assassin's Creed. Nee, wollen wir auch nicht. Du hast angefangen damit, du Arsch. Ja, Assassin's Creed fand ich mega repetitiv. Ja, eins mit langer. Also, aber das würden die meisten, ich glaube, selbst bei Ubisoft am ehesten vergessen, weil qualitativ startet die Serie ja erst ab dem 2. richtig. Ja. Also, dass sie auch wirklich als gute Spieleserie dann im kollektiven Gedächtnis. Natürlich ein bisschen nicht abgenutzt, würde ich sagen, aber es gab jetzt jedes Jahr ein Assassin's Creed. Ne? Ja. Assassin's Creed 2 vor 2 Jahren, dann letztes Jahr Brotherhood und jetzt kommt das große Finale mit Revelations, das große Story-Finale. Also ich kann verstehen, wenn Leute voll drauf abfahren, einfach auf diese Welt, wie man da eintauchen kann und mit der Epoche und sowas. Ich glaube, das ist ganz lustig, aber mir ist es alles so zu mädchenhaft. Mädchenhaft? Ja, ich finde ein Assassin, der Leute abmurkst und abschlachtet, ist mädchenhaft. Ey, das ist doch kein Geschlachte, das ist halt so, oh, komm, Feige, ich versteck mich hinter dir, drück dir ein Messer in den Rücken und geh weg. Das sind Assassinen. Ja, ich weiß, aber es ist halt, ja eben, und das ist mädchenhaft, weißt du? Schön, Nashor-Shotgun und dann geht's. Ninjas sind auch mädchenhaft. Ja, Ninjas sind auch. Ninjas sind nicht mädchenhaft, aber Assassinen was ist dann bei Metal Gear Solid? Der versteckt sich in einer verdammten Holzkiste. Ja, aber erstens. Und springt dann raus, wenn keiner guckt. Und das ist nicht mädchenhaft, wie oder Kai was? Aus der Kiste. Assassin's Creed spielen doch die ganzen Mädchen. Komm, lass eine Umfrage machen, was Mädchen am spielen. Aber die Sims und Assassin's Creed. Ist ja eigentlich total irrelevant jetzt. Es gibt genug Leute. Ich finde das geil, so. Ja, es gibt genug Leute, die darauf abfahren und vor allem eben ähnlich wie bei Mass Effect 3 sollte hier auch der Abschluss eben der doch mit Cliffhangern hingebauten Geschichte vor allem, da man. Ey, das Ende von Assassin's Creed Brotherhood. Das war ziemlich geil. Ohne Scheiß. Ich möchte jetzt echt gerne wissen, was ist passiert, weil das war wirklich mal so ein Ding. Am Ende dreht sich in den letzten 30 Sekunden dreht sich alles um und dann hört das Spiel auf. Das genau, und erzähl mal. Ich krieg eh wieder Todesdrogen, wenn ich das jetzt spoilere. Wieso? Dann sag jetzt einfach Spoiler und dann skippen die 20 Sekunden. Wir spoilern es jetzt hier nicht, das ist egal. Nee. Assassin's Creed hat ja eh durch den Assassin's Spoiler, genau, wird dann die Spoiler-Assassins kommen dann und bringen dich um. Mädchenhaft. Hat natürlich durch das Erzählstilmittel dadurch, dass es eben nicht nur eine klassische Geschichte irgendwie mit Fantasy ist, sondern durch diese ganze Animus und eben mit der reellen Ebene und irgendwelche Gedankentransplantationen und sowas dann. Gedankentransplantation. Genau. Hat auf jeden Fall einen anderen Ansatz, der sich jetzt, glaube ich, in einem doch recht interessanten und vor allem auch komplexen Finale mit vielen Ansatzpunkten dann ergießen werden kann, sagen wir es mal so. Aber ich meine, ich weiß schon, was Chris meint. Also ich glaube, wenn man vorher kein Fan der Serie war, dann wird es jetzt schwer mit dem angeblich erstmal letzten Teil nochmal warm zu werden. Also wenn man es vorher nicht geil fand, dann wird man jetzt auch den letzten Teil nicht spielen. Das ist wie bei Halo. Wenn man Halo nicht geil findet, dann wird man auch Halo 4 scheiße finden. Wenn man Halo nicht geil findet, findet man... Aber ich spiele nicht geil, ne? Findet man auch Brüste nicht geil. Ja. Ich glaube, da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht. Aber sonst... mein Gott. Ja, es gibt genug Leute, die da komplett drauf abfahren werden und es wird, denke ich mal, auch... Ja, es wird eindeutig das größte Ubisoft-Spiel des Jahres werden und kommt dann eben auch im November, ne? Oder nicht? Echt, aber dann hat es ja gar keine Chance. Das ist ja schade. Ach, das wird ja, das definitiv also, das wieder seine Käufer. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also auch selbst wenn es im November erscheint, das wird seine 8 Millionen oder 10 Millionen da verkaufen. Zu Recht. Das ist so fast schon eine Stufe mit Modern Warfare. Also ich gönn's Ubisoft, aber gab's eigentlich ein neues Siedler oder sowas? Wurde da irgendwas angekündigt? Siedler wurde doch letztens, das war Anno. Wo das neue Ankündigung in der Zukunft. Gott, ich weiß nicht, wie das macht. Die kriege ich auch durcheinander. Also nein, gab es was Neues zu Siedler? So hätte meine Frage Also auf der E3 habe ich jetzt nichts und bei der Preso mitbekommen. Ich denke mal, das wäre wirklich eine der Ankündigungen, die sie eher auf die Gamescom oder sowas dann legen würden. Die brauchen ja auch ein bisschen was. Genau. Also sonst, das ist das sozusagen, wie Microsoft immer auf ein Halo-Spiel geht, damit sie nochmal ihre Preso retten oder damit dann das Gamescom-Angebot von Ubisoft dann hier zulande was Besonderes ist. Es muss ein anderes Spiel kommen, damit es auch Game of the Year bei den deutschen Preisen dann absahnt, wie jedes Mal. Also wird das, denke ich mal, eher bei der Gamescom stattfinden. Was ich noch mal kurz, was mich nur ganz kurz noch interessieren würde, weil ich das leider auch nicht gesehen habe, I Am Alive, wurde da irgendwie was Neues gezeigt? Wurde es? Ich habe gar nicht... Nee, das war eine Frage, Gregor. Nein, natürlich nicht. Weil der letzte Stand war ja, dass sie jetzt eine neue Grafik-Engine irgendwie benutzen wollen, aber irgendwie ist das ja trotzdem... Das schwappt ja nichts wirklich rüber. Nee, du hörst immer alle paar Monate mal, das Release-Datum ist dann, ach, das ist schon nächste Woche, und dann guckst du wieder, nee, ist doch wieder verschoben. Also was offiziell ist, haben die schon seit den letzten, no pun intended, Lebenszeichen von dem Spiel vor knapp einem Jährchen nicht mehr rausgebracht. Ich habe einige Spekulationen gelesen, aber es ist wahrscheinlich eh nur an den Haaren herbeigezogen. Ähnlich wie die Disaster Reports-Reihe von Irem, diese Erdbebenspiele, die es auf der PS2 gegeben hat, davon wurde der neue Teil gecancelt. Natürlich wegen der Japan-Geschichten, die da passiert sind vor einiger Zeit. Ich glaube nicht, dass I Am Alive aber in diese Sparte treffen würden, also dass es als Ubisoft-produziertes Spiel dann gecancelt wird, weil gerade Erdbeben aktiv sind. Es ist einfach nur auf unbestimmte Zeit, denke ich mal, verschoben oder noch nicht offiziell gecancelt, eben ähnlich wie Beyond Good and Evil 2, und wir werden davon wieder was sehen, wenn die Zeit reif ist. Aber Good and Evil 2, ich habe das gar nicht richtig mitverfolgt, Beyond Good and Evil 2 soll nicht für aktuelle Konsolengeneration kommen. Also vielleicht heute Abend dann bei Nintendo. Das ist das, was die meisten jetzt, glaube ich, denken, wenn die neue Konsolengeneration mit dem Project Café, oder ich bin mal gespannt, wie das jetzt letzten Endes alles sein wird. Oder Beam oder einfach nur Nintendo. Ich habe von Nintendo gehört und Nintendo Stream und Nintendo HD. Nintendo fände ich geil. Wenn sie es einfach nur Nintendo nennen, also würde ich verkaufen. Ich spiele es auf Nintendo. Ich fände NES Café, fände ich sehr gut. Als NES-Café. NES-Café. Bei Amazon gibt es doch schon die erste Rezension. Was für schöne Crema das Nintendo Café doch macht. Gibst du den Button für Schaum dann da drauf auf dem Controller. Ja, aber sonst hatte Ubisoft echt nicht mehr so wahnsinnig Ubisoft ein paar kleine, also ich glaube, ne? Leute werden auf Trackmania 2 Canyon oder sowas abfahren, die auf Trackmania Bock haben. Da hatten wir einen großen Bericht online. Ja, brauchen wir nicht zu sagen. Brauchen wir nicht wirklich. Alle Infos bei uns im Blog. Genau. Ja. Und ich bin der Einzige, der sich auf Rocksmith freut, wo man seine richtige Gitarre anschließen kann und dann Gitarrenkurse oder so. Wie dumm das einfach ist. Das ist super. Seine eigene Gitarre anschließen. Super. Seine eigene Gitarre anschließen. Wie die Aggressionen hier hochkochen. So, spiel doch Gitarre einfach mal im Park. Apropos Neuroeffizienz. Überleitung, Aggressioni. Präsentation von Sony. Ja, war ein bisschen armselig, wie er sich entschuldigt hat, finde ich. Der Gregor gerade, ja. Ja, Gregor ist auch armselig. Sowohl als auch. Du sprichst natürlich, wer war das? Cassie Rye, der Präsident. Ja, habe ich auch nicht gesehen, denn ich habe so eine komische Angewohnheit, gegen 2 Uhr morgens schlafe ich ganz gerne. Ja, dann mit Nils arbeitet. Ja, genau, Nils hat sich die angeguckt. Genau, und der träumt gerade davon, was ihm alles dort... Ja, erzähl mal, was ging da? Es hieß ja gerüchtemäßig, dass die 5 Stunden angeblich dauern soll, die Präsa. Ja, aber sie hat die fast schon üblichen 2 Stunden dort gedauert. Und natürlich, ja, du hast es angesprochen, Tim, haben sich natürlich alle Leute dann gespannt darauf hinbewegt, wie wird Sony mit der ganzen Hacking-Geschichte dann umgehen? Also es gab ja diese große Pressekonferenz, wo sich dann kollektiv die Vorstandsetage verbeugt hat vor den Kunden vor einiger Zeit in Japan, vor 1-2 Wochen, wo die Sony gesagt haben, das PlayStation Network ist wieder online nach 1,5 Monaten ungefähr Inaktivität wegen geleakten Dateien und Hackerangriffen. Hier gab es, glaube ich, am Anfang der Preso so ein paar Minuten, es tut uns leid, wir haben einen Serverausfall gehabt, aber das ist auch nicht Gegenstand der Sache, lass uns zum heutigen Thema übergehen. Genau, das war's. Und für so einen Sachverhalt fand ich es dann doch so ein bisschen... Sachverhalt? Ja, aber hast du echt damit... Was sollen sie machen? Sollen sie irgendwie einen Tanz aufführen? Zum Beispiel. Nicht einen Tanz oder sowas, aber die haben schon also so sehr proaktiv lass uns das schnell unter den Teppich kehren und so weiter gemacht, dass da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Demut vielleicht dann denen gut getan hätte, weil was sie direkt nach diesem Part gleich haben folgen lassen, PlayStation ist stärker als je zuvor. Dann ging es sofort unter dem Motto, unter den sprechen dann weiter. Das wirkt ein bisschen rein einfach vom Gefühl, weil jetzt damit Sony sich wieder ein bisschen Kredit bei mir, denke ich mal, aufbaut, wenn ich jetzt von mir da direkt spreche, die müssen wieder ein bisschen mehr Demut zum Beispiel ein bisschen zeigen. Echt? Ja, und nicht gleich ich wieder. Hätte aber, ich meine, aber das ist natürlich auch schwierig. Du bist auf der E3, weltgrößte Spielemesse, also zumindest einer deiner ganz großen Mitbewerber hat seine Pressekonferenz schon gehabt. Mhm. Und prinzipiell stehen ja auch eher so die Spiele vor. Ja, und natürlich, deswegen, natürlich. Also natürlich, du musst dich entschuldigen, aber es wäre auch jetzt nicht clever, das jetzt nochmal so auszuwälzen, dass man eigentlich vergisst, weshalb man da sitzt, nämlich um sich nur ein Spiel anzugucken, sondern wenn das jetzt quasi so eine einstündige Selbstgeißelung wäre, dann wäre es, glaube ich, auch nicht taktisch clever. Du hättest eine schwarze Binde tragen können. Da gebe ich dir schon recht, es war nur mehr die Überleitung, die irgendwie nicht sehr galant ausgefallen ist, so nach dem Motto, ja, es passiert, scheißegal, komm, wir machen weiter. Und, ey, aber so machen wir doch von Woche zu Woche die Sendung, oder? Ja, genau. Ja, aber wir sind nicht Sony. Ja, und dementsprechend... Ja, ich höre schon auf. Ja, egal. Nein. Lass dich nicht ärgern, Tim. Vermutlich ja, die Wahrheit. Da spricht auch nur der Nerd dann in mir. Natürlich ist es logisch, dass Sony eher so machen mussten und die haben natürlich auch einiges an Zeug gehabt, was sie dann dort präsentieren wollten. Zum Beispiel. Gran Turismo 6. Weiter. Uncharted 3. Ja, yeah, geil. Geil, freue ich mich auch drauf. Uncharted, ich habe erst Teil nicht gespielt, nur den zweiten fand ich richtig geil und ich freue mich extrem auf den dritten. Ja, ey, es wird super werden, auf jeden Fall. Kann ich so unterschreiben. Ja. Hast du den ersten auch nicht gespielt? Nein. Ja. Gut, dann bin ich ja nicht der Einzige. Echt? Ich hab die gespielt und ich fand, der zweite war nochmal weitaus besser natürlich. War auch der erste, hat sich ein bisschen zu, von der Balance her zu sehr auf Schusswechsel oder so, ist ein bisschen verstarrt für meine Verhältnisse. Der zweite war ein echt wirklich visueller und spielerisch abwechslungsreicher. Ja, das ist so das, was du wirklich dann als Blockbuster bezeichnen würdest. Ja. Es gibt ja so Michael Bay Blockbuster und es gibt halt so Uncharted Blockbuster. Und Uncharted finde ich, das hatte Stil und Witz und Charme und ja, weißt, das war nicht so prollig, so, ey, wir sind die Geilsten. Genau. Du hast den Prollo-Charme natürlich bei Sachen wie Modern Warfare 3 und natürlich auch im überspitzten Sinne bei of Wars 3, dass da der Prollo-Charme abgefahren wird. Das hat ein bisschen mehr was weiß ich, so ein Bryan Singer-Film oder irgendwie sowas, der den nötigen Abstand oder den nötigen Humor mit dabei hat und in die Sparte wird Uncharted 3 auch hingehen. Cool, also das ist auch eine der wenigen Spieleserien, wo meine Playstation läuft, wirklich dann. Ja. Wo sie auch sehr gerne läuft, wo ich sie immer wieder mal anmache. Also was haben wir da? Uncharted, God of War? Für Heavy Rain habe ich meine zuletzt. Heavy Rain habe ich meine auch angehabt und ich hatte sie an für... Und jetzt Infamous 2. Aber sonst dazwischen wirklich lange durchstrengt es bei mir auch so. Für Killzone hatte ich sie an. Sehr, ja, ich stehe nicht so auf Killzone. Ich spiele nur auf der PS3, aber auch alles. Ja, und mich interessieren auch die Achievements nicht. Also da freut sich meine PlayStation 3 schon auf Uncharted, wirklich. Ja, meine auch. Das und sehr, sehr cool. Wie ist es? Drake's Deception, glaube ich, ist Deception. Es. Deception. Da brauchen sie einen coolen Titel für Deutschland. Ja, kein so toller Untertitel, aber hey, es ist Naughty Dog, es ist Uncharted, es wird gut werden. Es wird schon super. Ich freue mich. Was sie auch noch angekündigt haben, ist im Zuge der ganzen PSP-Remaster-Sache, wir haben es kurz bei Metal Gear angesprochen, Sony hat ja angekündigt, PSP-Spiele werden in HD nochmal für die PS3 neu aufgelegt, hochskaliert oder neu gerendert, dass es dann nach ein bisschen was aussieht. Es wird dann ähnlich wie die erste God of War Collection mit den beiden PS2 spielen, die beiden PSP-Titel von God of War. Ghost of Sparta und Child of Eden, wollte ich schon sagen. Chains of Olympus wird es in Fake HD oder sowas dort geben. Beides kompetente Spiele. Kompetente Spiele? Ja, ey. Die ganze God of War Serie ist geil. So, ja, ey, absolut. Also, das ist ja genau wieder der Punkt. Es ist jetzt eine ganz billige Abzocke. Oder ist es ein netter, fairer Zug, dass auch ich als Nicht-PSP-User demnächst die PSP God of War Teile spielen kann? Das Ding ist, musst du dir jetzt eine PSP kaufen? Nein. Kaufst du lieber für 50 Euro dann nur die beiden Spiele. Also ich finde es gut. Ich hab zwar die PSP-Spiele gespielt, das Chains of Olympus habe ich nicht ganz durchgespielt, muss ich sagen. Ja, das habe ich durchgespielt damals für den Test. Nee, klar, ich freue mich, weil ich keine PSP nutze, aber ich glaube, dass die Schnittmenge zwischen Leuten, die eine PS3 haben und eine PSP, ist vielleicht gar nicht so gering. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich Sony drauf baut, dass auch die Leute, die aber vor 2 Jahren schon mal die God of War-Teile gespielt haben, dass die jetzt aber nochmal zugreifen und deswegen kann Sony zweimal aufgreifen. Ja, aber ich habe mir auch God of War 1 und God of War 2 nochmal als HD-Remake gekauft. Du kannst eben auch jetzt alle God of War Spiele auf der PS3 dann spielen durch die Remakes, die komplette Saga, die dann mit dem 13 Abschnitt, das kannst du jetzt wirklich dann machen. Ey, God of War ist so geil, ich liebe neue Infos zu einem neuen Teil gab es gar nicht, ne? Also zu einem neuen echten PS3 Stimmt, Teil hat man vorher als Gerücht gehört, ne? Neues God of War und dann in 3D. Übrigens, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich sag es einfach nochmal, weil ich finde das so gut. God of War ist jetzt beendet eigentlich, die Trilogie, ne, ist ja zum schönen Abschluss gekommen, aber ich habe gelesen, dass die Macher hatten die Idee gehabt, wenn es doch vielleicht weitergehen würde, sie haben sich so ein Hintertürchen aufgehalten, würde Kratos jetzt in die nordische Mythologie gehen und das da die Götter aufmischen. Ah, okay, weil was ich gehört hatte und was ja auch nach dem Outro und nach den Bonusinhalten so aussah, dass es in die Moderne geht. Nein, bitte, nein. Also das wäre Quatsch. Also ich fände Kratos Warfare 3 oder so. So wurde es ja sogar auf einigen Spiele-Webseiten gab es ja sogar Modern Warfare 3 oder 4 oder so. Und das war, aber Gerüchte gibt es ja immer so. Weil ja, klar. Natürlich fände ich die nordische Mythologie viel, viel lustiger. Ey, wie geil, das ist ja allen auf die Fresse und danach zieht er zu den ägyptischen Göttern und killt die einfach alle. Und danach zu den und klappt Ra kaputt oder sowas. Das ist ja, Ohne Scheiß. Ich also das kind, und dann im nächsten Teil einfach gegen alle. Nochmal. Ja, genau. Ist dem gegen die Zombie-Ägypter. Aber wenn wir bei den Zombies angelangt sind, dann ist die Serie auch wirklich tot immer. Wenn dann Zombie-Sachen gemacht werden. Nicht, God of War kann einfach Zombie nicht sterben. Zombie oder hier so Modern Warfare. Oder so Piraten. Moderne Kriegsführung. Dann ist die Serie auf jeden Fall tot. Aber der angekündigt. Ja, ich wollte nur gerade sagen, apropos HD-Remake, fand ich ja auch sehr schön jetzt endlich einen Termin für Ico. Ja, oh Mann, ey, nochmal Shadow of the Colossus spielen. Also das war jetzt, glaube ich, auf der Preso gestern nicht nochmal präsent, vor allem weil Last Guardian ja auch nicht nochmal angesprochen wurde. Das ist eine große Schande. Genau, es ist ein bisschen schade, ich habe mir zumindest ein Datum für Last Guardian erhofft. Jetzt wurde zumindest gesagt, ein paar Tage vorher, dass in Japan wird es, glaube ich, September soweit sein, dass die beiden Remakes von Shadow of the Colossus und Ico dann kommen werden, dort in einer separaten Box, hier in Europa und in den USA zusammen auf einer Disc oder jedenfalls in einem Paket wie bei God of War. Leider nicht bei der Preso da gewesen. Ich freue mich immer noch tierisch drauf. Ico finde ich immer noch gut, ein bisschen überwältigt, aber Shadow of the Colossus in HD in flüssig. Shadow of the Colossus wird so abgehen. Ich freue mich so extrem. Ich werde mir die japanische Version auch importieren, weil die geiler ausschaut. Wenn ihr das, ist mir die Sprache egal. Aber gibt's nur für PS3, ne? Ja. Klar, ja, natürlich. Okay, ist ja okay. Komplett Sony. Exclusive. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass nachher Last Guardian auf so ein Shadow of the Colossus hinausläuft. Also du meinst ähnlich, der Shadow of the Colossus ist ja quasi, wenn man ich meine jetzt gar nicht als Prequel, du meinst storymäßig oder? Nee, ich meine ganz einfach, dass es am Ende der PS3-Ära kommt. So, und einfach schon für die PS4 ausgelegt sein wird und dann einfach ruckelt wie Sau und scheiße wird und dann alle Leute warten, dass für die PS4 dann das Last Guardian Remake rauskommt. Genau. Zusammen mit dem Last Guardian. Weil erscheint, wollen wir schon aufs Remake. Ja. Ach, das wird cool, wenn das ein Remake ist. Ich habe da ein bisschen mehr Hoffnung drin. Also Shadow of the Colossus war damals ein Sonderfall technisch auf der PS2 und hat trotz der Ruckelei war es ein Brett einfach, nicht nur spielerisch, sondern auch technisch. Ja, und ich meine, also das hat ein bisschen geruckelt, aber es war jetzt auch nicht unspielbar. Es hat so geruckelt, dass du dich dann gewöhnen könntest, weil es dem Spiel nicht abträglich war, wenn du das einmal drauf hattest. Ja, so und das ist das Wichtige. Ist Epilepsie entstanden durch Spiele. Man hat sich ans Ruckeln gewöhnt, mit dem Kopf mitgegangen. Achso. Ja, willkommen in PS1-Zeiten. Hast du immer gewöhnt. Aber das war leider nicht Gegenstand eben der Messe gestern. Das war sehr, sehr schade. Finde ich auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Wurde Twisted Metal gezeigt? Es wurde, glaube ich, also ich habe es jetzt hier, ich habe nicht die Preso gesehen, weil die jetzt gerade passiert ist. Ich glaube nicht, oder? Carmageddon auch nicht, ne? Das Neue? Ich glaube auch nicht. Aber Carmageddon ist ja auch IDOS-Franchise. Ich glaube, wenn, natürlich haben ein paar Leute dann oder Publisher dann bei den großen Hardwareherstellern ihre Spiele platziert. Aber ich glaube, das ist nicht drunter gewesen. Aber da können wir sonst, wenn wir die Preso danach geholt haben, im Detail vielleicht dann nochmal ein paar interessante Sachen. Aber da freue ich mich drauf, auf beides. Natürlich ein paar Ankündigungen von Sony intern, neues Spiel, es gibt neues Sly Cooper, was kommen wird, Thieves of Time, also Trailer und so weiter habe ich noch nicht gesehen, also kann ich nichts Konkretes dazu sagen. Aber wird bestimmt super. Wird man muss eigentlich zugeben, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz die Zielgruppe, die es vielleicht unbedingt ansprechen muss, aber ja. Also was ich von Sly bislang immer mitgekriegt habe, das ist glaube ich echt ein richtig schönes Jump'n'Run. Genau, die HD Collection war auch sehr cool gewesen, die vor einiger Zeit gekommen fand ist. Fand ich ziemlich cool. Und mit 3D sogar gewesen wird es bei dem hier, denke ich mal ähnlich sein. Es wird auch ein neues, was mich freut, aber leider ist es dann wahrscheinlich eher was Minigamiges, ein neues Medieval geben. Medieval Moves für PlayStation Move. Echt? Medieval war geil damals. Ja, das war aber echt groß. Ist das mit dem Skelettritter, ne? Ja. Also, ich hab jetzt hier nur die Liste da. Jetzt ich kenne nur das Medieval, deshalb hoffe ich nicht, dass es irgendwie einfach irgendwelche Ritter sind, die dann Keulen schwingen oder so. Okay, weil dann wäre ich enttäuscht von dir, dass du mir jetzt gerade so Hoffnung gemacht hast. Du Arsch. Wir werden es ja sehen, ob ich dir umsonst Hoffnung gemacht habe oder nicht. Natürlich sehr, sehr viel gezeigt von anderen Publishern. Bioshock Infinite wurde dort mit vorgestellt. Und, ey, das wird geil. Und so. Bioshock für das NGP, sprechen wir gleich nochmal drüber. Das ach ja, dauert. Das auch. Haben wir noch Zeit. Ja, echt. Das ist der große Abschluss dann, die letzten 10 Minuten. Okay. Dann kann ich ja jetzt eben nochmal austreten? Austreten gehen, nein. Du hast schon. Was mich tierisch an der Sony-Präsentation genervt hat, ist dieses Gepoche auf 3D. Weil ich bin die tatsächlich haben sonst nichts. Ich hasse 3D, sowohl im Kino als auch sonst wo. Ich finde, das ist eine der dümmsten Entwicklungen der letzten Jahre. Und auch das, von das schon eine dumme Entwicklung gewesen. Das 3D. Sowieso. Und ja, nun. Dass man das jetzt so aber, als großes Feature für alle möglichen Spiele aufziehen muss, ist. Was stört denn dich daran? ey, ich trage so schon keine Brille und dann muss ich jetzt zu Hause eine Brille tragen, wenn ich vor der Glotze sitzen will. Ich muss zugeben, also das finde ich auch noch extrem upturned. Also ich finde prinzipiell im Prinzip ziemlich geil und ich freue mich, dass diese Entwicklung endlich losgeht und ich finde, es muss auch einfach weitergehen. So der Film, irgendwann war die Stummfilm-Ära zu Ende und haben die Leute gesprochen und da hat man sich bestimmt auch schon beschwert, dass die Filme damals geiler waren und da wurden auch die richtigen Geschichten erzählt. Jetzt wird ja alles auf Sound aufgelegt und so. Und ich glaube, das wiederholt sich einfach. Wir müssen uns dran gewöhnen. Filme sind, glaube ich, in 10 Jahren sind halt alles... Also ja, auf 3D. Aber also die Sache mit der Brille, das finde ich auch, das nervt mich extrem, wenn ich zu Hause sitzen muss und ich und wenn noch 3 Leute zu mir irgendwie kommen, um einen Film zu gucken, dann sitzen wir zu viert mit so beschissenen Brillen da und nee, also das tört mich auch ziemlich ab, muss ich sagen. Und es macht das Bild auch immer dunkler, das gefällt mir auch nicht. Sitzt auf einem Haufen, weil man darf nur von einem gewissen Winkel im Fernseher dann reingucken, das wird also... Also ich glaube, ich finde 3D dann richtig geil, wenn man sich einfach so vor die Glotze setzen kann, einfach so, wie man gerade ist und dann hat man ein cooles 3D-Bild. Man sieht es ein bisschen auch mit den Erfahrungswerten natürlich, dass es jetzt nicht direkt Filme gucken, aber die man durch den 3DS mitgenommen hat, was wenn man es jetzt schon mal ein bisschen länger ausprobieren würde, das ist eine nette Spielerei, ist ganz cool, was man als Effekt dann dort hat, ist aber auch noch recht unausgereift, dann ist aktuelle Zelda, wenn ich daran denke, dass du dort den 3DS bewegen musst, um zu zielen und dadurch der 3D-Effekt aber weggeht, wenn du mit dem Kopf nicht immer mitgehst. Ist das so? Ja. Du musst wenn du dann Pfeile verschießt, bewegst du den 3DS dann vor dir hin und her bei Zelda, damit du dann sozusagen zielen kannst. Aber da musst du natürlich auch mit dem Kopf genau exakt mitgehen, damit das 3D dann auch wirklich 3D erhalten bleibt. Also sind das so was Problemchen. Was für eine dumme Idee. Es sind Problemchen auf jeden Fall, die man vorher nicht so erwarten konnte, die aber auf einen jetzt dann zukommen. Aber nein, das ist ja Zelda, ist ja brillant. Zelda musste eher. Der macht ja keine Fehler, ist alles super. Aber es gibt doch auch einen eigenen 3D-Fernseher, der jetzt vorgestellt wurde von Sony, eigens für die PlayStation 3-Konsole. Ja, mit dem Split-Screen auf einem Monitor, ne? Ja. Irgendwie sowas. Also Split-Screen. Also ich habe das so gecheckt jetzt gerade, dass quasi, wie gesagt, ich habe es nur gelesen und wahrscheinlich ist es komplett falsch, aber du kannst Split-Screen zocken, ohne dass der zweite Spieler im Prinzip überhaupt, also wenn du jetzt reinkämst, ja, und oder ist der zweite den Bildschirm sieht von dem anderen oder was? Ja, also du hast quasi wohl irgendwie ein Bildschirmbild, aber gleichzeitig durch die Brillen wird suggeriert, dass der andere, also quasi man hat ein Splitscreen, aber auf der Größe des Bildes. Jeder sieht ein anderes Bild. Okay. Das ist aber schon wieder eine geile Idee. Es ist eine geile Technik. Und es soll vor allem $499 kosten oder so. Also extrem billig sein. Also das, was man sich auf den Kopf schraubt, damit es funktioniert. Nein, der Fernseher selbst, 499. Ja, der Fernseher. Ja, aber mit Spielen Bundle, noch dabei, glaube ich. Genau, mit Spielen und allem drum und dran. So. Also das klingt aber ganz cool. Wenn das so ist, ich habe es wie gesagt nur nachgelesen heute. Ich habe die Sony-Konferenz ja gestern nicht mehr verfolgen können. Ja, das werden wir uns im Anschluss an diesen Cast wohl einfach nochmal zu Gemüte führen, um zu sehen, wie es wirkt. Neben den ganzen vielen Sachen natürlich ist aber die eine sehr, sehr große Ankündigung dann dort gewesen natürlich, was sie sich auch am Ende dann aufgespart haben. Offiziell benannt das Next Generation Portable jetzt PlayStation Vita, wird es heißen PS Vita, wie man erwartet hat. Immer noch ein wenig sperriger Name für meine Verhältnisse, aber total Gewöhnungssache. Was natürlich aber dann gekommen ist, ich habe da mit einem größeren Preis gerechnet, aber Sony wollte da wohl wieder in ihrer Tradition einfach schon mal gleich eine Marke setzen. PlayStation Vita wird kosten in der einfachen Version mit Wi-Fi $249 oder €249, was mit der Erwartungshaltung, ich glaube, ich bin fast schon vom Doppelten ausgegangen eher mit der Technik, die sie da reinbauen wollen, PS3-Technik und Touchscreens und alles drum und dran, erstaunlich günstig ist für so ein Gerät. Ja, es ist ein humaner Preis auf jeden Fall, aber für €249 kann ich mir auch eine für 249 Konsole kannst kaufen, du auch einen 3DS kaufen und ja, der ist wobei, nicht mal ansatzweise da dran. Das ist der Punkt. Also bevor man zum 3DS greift, bei dem Preis kauft man sich, glaube ich, dann nachher, wenn sie wirklich so ist, wie sie suggeriert wird, die PS Vita. Was ist denn jetzt das Geile an der PS Vita? Also du wirst natürlich dann die ganzen Features, die sie vorab dargestellt haben, du wirst Technik auf dem Niveau, wie sie es nennen, eben von der PS3 haben, von der Grafikqualität natürlich alles ein bisschen geringer aufgelöst, aber das siehst du auf dem OLED-Screen da nicht drauf, also OLED direkt mit besserem Bildkontrast als TFT, du hast vorne und hinten Touchscreens, also nicht nur vorne auf dem Bildschirm drauf, sondern auch hinten kannst du dann mit den Fingern entsprechend Bewegung machen, hast Bewegungssensoren drin, 2 Analog-Sticks, da hast entsprechend eingebauten Speicher und so weiter und so fort. Also rein von der Augmented Reality vorne und hinten Kameras, alle Spielereien, die man sich momentan vorstellen kann, die darauf ablaufen können, haben sie eigentlich quasi mit verbaut. Unter der Voraussetzung, lass mal gucken, was wir alles dort reinbekommen, solange es noch funktioniert oder nicht. Und der komplett konträre Ansatz eben zu dem, wenn du den 3DS hast, der jetzt auf maximal GameCube-Qualität dann dorthin geht und 3D als großes Gimmick hat, ist es eben eine andere Philosophie, die verfolgt wird. Und mich spricht es als Gamer, der sich sowieso das Gerät dann geholt hätte, einfach von der ganzen Sache aus, dass ich auch PS3-Spiele, die dafür dann wahrscheinlich parallel teilweise kommen werden, mit denen man sich dann auch austauschen kann. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, für den Preis sowieso. Da habe ich sehr viel Bock drauf, muss ich sagen. Ja, aber Preis war ja auch egal. Wii hat ja trotzdem alles weggerockt. Also was Preis-Leistung meinst du? Wii, ja, also eine Wii im Vergleich zu einer PlayStation 3. Was hat denn eine Wii im Vergleich mit dem Handheld da zu tun, oder? Nein, also jetzt der Vergleich von der Vita zum 3DS. Ach so, Vita. Ist ja ähnlich, ist ja ähnlich wie der. Ich habe gerade Wii gehört, aber nee. Aber ist ja ähnlich wie der Vergleich von der Wii zur PS3. Und trotzdem verkauft die Wii. Das sind ja komplett andere Zielgruppen. Ja, weißt du, also du kannst halt sagen, so das ist deine Zielgruppe. Genau. Also da wird wirklich dann der Markt zeigen, wie sich was inwiefern verkauft. Es ist eben dann überraschender zu sehen oder besser gesagt ein bisschen spannender zu sehen, dadurch, dass sich der 3DS nicht so gut wie erwartet verkauft hat bisher für den Preis. Der hat ziemliche Absatzprobleme momentan in Japan und dafür geht die alte PSP dafür noch ordentlich ab, wegen Monster Hunter und allem drum und dran, was da rausgekommen ist. Also kann es durchaus sein, dass da der 3DS ein wesentlich schwereres Bestehen gegen die PS Vita hat, speziell bei dem Preis jetzt hier, als wie man sich es vorher gedacht hat. Das ist so ein knallharter Unterschied zwischen Nintendo DS-Erfolg und PSP-1-Erfolg dann gewesen ist. Ich glaube, die haben den richtigen Schritt damit getan, weil wenn sie dann mehr dafür verlangt hätten, das ist die einzige Chance, damit sie damit vernünftig Fuß fassen können. Ja, aber letztendlich, wie bei jedem Handheld und bei jeder Konsole generell, am Ende entscheiden die Spiele. Also irgendwelche Augmented Reality, Touchscreen-Spielereien, es ist alles nett, aber du musst, wenn du keinen Grund hast, dieses Ding anzumachen, dann werden die damit Probleme haben, wie sie auch schon mit der PSP gehabt also da, haben. Also du musst halt wirklich auch dahinter ein starkes Spiele-Line-Up haben. Absolut. Und die haben ja schon einiges wirklich angesetzt. Es kommt ein eigenes Uncharted, Bioshock kommt dafür, Street Fighter vs. Tekken wurde in 2 Versionen nochmal angekündigt und genau, das meine ich. Also da waren sie, ich finde, also das finde ich jetzt einen cleveren Schritt, als noch ein Feature reinzupacken, erstmal ein paar ordentliche Spiele gleich zum Start an. Es wird auch die ganze Augmented Reality-Kacke natürlich geben, dass du dann dich selber scannen kannst mit dem Gesicht und Augmented Reality Fighter, die sich dann irgendwo im Garten kabbeln bei dir dann spielen werden kannst und den ganzen Nonsens. Aber es wird dann eben auch wirklich jede Menge an Core-Gamer-Geschichten dann drauf geben und zumindest sind die angekündigt. Dementsprechend sehe ich für mich persönlich eigentlich da recht rosig dem entgegen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wir sollen noch, glaube ich, dieses Jahr dann kommen, ne, zur Weihnachtszeit, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist da angekündigt. Dann legen wir da für dich zusammen, Gregor. Microsoft hat noch keine eigene Handheld-Konsole, eine neue angekündigt nach Zune. Zune, ja, das ist auch komplett vorbei gewesen leider. Weil das wäre eigentlich auch mal wieder. Ja, ich weiß, ich bin eh nicht so der große Handheld. Ja, ich eigentlich. Also ich zocke wirklich viel und gerne, manchmal zu viel und manchmal zu gerne. Aber bei Handhelds irgendwie, da hört es für mich auf. Also da denke sogar ich, okay, jetzt ernsthaft, ich muss wirklich nicht jede Sekunde meines Lebens immer auf dem Bildschirm starren. Also ich kann auch wirklich mal in der U-Bahn ein Buch lesen oder einfach nur Musik hören oder vor mich hinträumen. Also Dann habe ich halt mein iPhone. Also ich meine, da kostet mich ein Spiel 79 Cent. Das wird natürlich interessant zu sehen sein, weil der Markt ist natürlich an sich von solchen, nicht nur iPhone, sondern auch Android und anderen Smartphone-Sachen, die auch Apps und Spiele und so weiter haben natürlich. Du brauchst nicht 10 Gerätschaften, die du dann mit dir schleppst, selbst wenn du dann Unterhaltung brauchst in der Bahn oder beim Busfahren und so weiter und so fort. Und es sind natürlich auch unterschiedliche Philosophien. Ich spiele, glaube ich, mittlerweile mehr nur auf Handhelds und weniger am Schirm dann zu Hause mit lauter Adventures und Rollenspielen und so weiter. Deshalb ist, glaube ich, da auch durch die unterschiedliche Art von den Leuten auch unterschiedliche Märkte gegeben, wer dann darauf abfährt oder nicht. Die haben keine neue PS4 zum Vorstellen. PS Vita wird erstmal das sein, was dieses Jahr für die dominiert, für Sony und im Jahr darauf, solange PSN nicht wieder ausfällt und man sich keine Spiele dafür kaufen kann. Also ich glaube, eine Lektion, die sie auf jeden Fall aus dem Jahr ziehen, ist, leg dich nicht mit Hackern an. Das ist, glaube ich, dann hast du gleich komplett verschissen. Ja. Gut, das sollte es für heute erstmal gewesen sein. Ja. Also, das war noch nicht mal der erste E3-Tag, gestern. Es war noch, die E3 hat noch gar nicht angefangen. Ja. Wir sind gerade bei den 90 Minuten angekratzt. Echt jetzt schon? Ja. Oh, Gott, ist, ja, aber du wolltest doch den Wecker hier hinstellen. Ich weiß, ja. Und der Wecker ist leider nachgegangen. Das ist die Problematik. Und der Wecker ist leider nicht dabei. Wir werden uns morgen nochmal kurz zusammenfinden, also der Podcast jetzt, wenn er online gegangen ist, könnt ihr euch darauf freuen, ungefähr zur ähnlichen Zeit morgen wird dann unsere Zusammenfassung akustische kommen zu dem, was heute am Dienstag passiert ist, primär über Nintendo, deshalb bin ich auch sehr gespannt. Da sind alle sehr, sehr gespannt, wie es drauf kommen wird, ob dann wieder, wird es das Spannendste sein, was man in den letzten Jahren gesehen hat, oder wird es dann Miyamoto sein? Da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht! Und er kriegt es auch nicht aus. Und er kriegt es auch nicht deshalb, aus. Deshalb sage ich tschüss und wir hören uns morgen. Ja, genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, Leute. Tschüss. Gott.